Omega Tau. Wissenschaft und Technik im Kopfhörer. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Omega Tau. Heute geht es mal wieder um einen Bereich der Biologie und zwar genauer gesagt um die Biodiversität. Auf der Schwäbischen Alb gibt es ein sogenanntes Exploratorium, das ist eins von dreien in Deutschland, in dem wird Biodiversität in vom Menschen genutzten Gebieten erforscht. Ich habe mich in Münsingen auf der Schwäbischen Alb getroffen mit Professor Elisabeth Kalko und Dr. Sven Renner vom Institut für experimentelle Ökologie an der Universität Ulm. Das war im Juli und im September ist Frau Kalko völlig überraschend während einer Forschungsreise in Tansania verstorben. Das hat uns natürlich ziemlich schockiert. Wir haben dann aber gemeinsam mit Herrn Renner entschieden, das Interview trotzdem zu veröffentlichen und wir denken auch, das wäre in Frau Kalkos Sinne gewesen. Das Interview teilt sich auf in zwei Teile. Erst kommt so eine Art Theorieteil, den wir drinnen aufgenommen haben. Da habe ich mit Frau Kalko gesprochen. Und dann sind wir rausgegangen an verschiedene Stellen im Wald und auf der Wiese, die eben zu diesem Exploratorium gehören und haben uns dort angeschaut, was dort alles gemessen wird. Dort habe ich dann mit Herrn Renner gesprochen. Los geht's mit dem Gespräch mit Frau Kalko. Ja, mein Name ist Elisabeth Kalko. Ich bin die Leiterin des Instituts für experimentelle Ökologie an der Universität Ulm und wir beschäftigen uns mit Fragen zur biologischen Vielfalt, also Biodiversitätsforschung. Und das Projekt, in dem wir hier arbeiten auf der Schwäbischen Alb, ist ein Teil eines großen Projektes, das von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert wird, die Biodiversitätsexploratorien. Dort haben wir die ausgezeichnete Möglichkeit, in real vom Menschen genutzten Landschaften uns mit Mustern der Biodiversität und der Funktion von Biodiversität, also biologischer Vielfalt, zu beschäftigen. Und seit wann läuft dieses Projekt schon? Wir haben angefangen 2006 und haben erstmal in einer zweijährigen Aufbauphase bestimmte Gebiete hier uns angeschaut, dann Experimentierplots eingerichtet und sind jetzt, was die ganzen Forschungsprojekte angeht, die jetzt hier laufen, in den meisten Bereichen im vierten Jahr. Mhm. Wir sind jetzt hier auf der Schwäbischen Alb. Die Schwäbische Alb ist ja sehr, sehr vielfältig von den Landschaften her und so weiter. Und so die großen Themen, um die es eigentlich heute gehen soll, oder die großen Schlagwörter, sind zum einen das Thema Ökosysteme und das andere Biodiversität. Vielleicht fangen wir einfach mal damit an, darüber zu sprechen, was das überhaupt bedeutet. Was ist denn ein Ökosystem? Wenn wir uns mal so vorstellen, Ökosystem Wald, dann ist das erstmal ein System, das aus unterschiedlichsten Arten zusammengesetzt sind. Wenn Sie an Wald denken, allein schon Baumarten, Straucharten, verschiedene Pflanzen, dann haben wir Tiere, die dort mit den Pflanzen interagieren. Dort sind Interaktionen ausgebildet, also Arten, die zum Beispiel, wenn Sie an Bestäuber denken, Bienen, die dort Blüten bestäuben, also Interaktionen zwischen Pflanzen und Tieren. Dann haben wir Böden, die bestimmte Eigenschaften haben, die dort auch Lebensgemeinschaften von Tieren, die dann wiederum die Fertilität der Böden bestimmen. All die biotischen und abiotischen Faktoren zusammengenommen bilden dann ein Ökosystem. Also abiotische Faktoren wären zum Beispiel Temperatur, Feuchtigkeit. Das ist auch das, was uns besonders interessiert, wenn wir uns globalen Wandel anschauen. Dort verändern sich genau diese Parameter. Sowohl die biologische Vielfalt verändert sich größtenteils durch den direkten, aber auch indirekten Einfluss des Menschen und die abiotischen Faktoren verändern sich ebenfalls. Temperaturanstieg, der Wasserhaushalt verändert sich und das interessiert uns besonders. Was passiert da eigentlich? Wobei der Grund hier für die Biodiversitätsexploratoren erstmal primär der war. Wir haben immer so den Eindruck, biologische Vielfalt, ja, mehr Vielfalt ist besser als weniger Vielfalt. Was für Effekte haben die menschlichen Einflüsse, direkte und indirekte Einflüsse auf die biologische Vielfalt? Und wir können diese Frage im Grunde genommen immer noch nicht 100% beantworten. Wir haben zwar bestimmte Vorstellungen davon, dass zum Beispiel durch den Verlust biologischer Vielfalt bestimmte für uns auch sehr wichtige Funktionen verloren gehen. Wenn Sie zum Beispiel an Bodenfertilität denken, die wir dringend benötigen, um zum Beispiel Ackerbau betreiben zu können. Frage, was passiert, wenn dort bestimmte Funktionen, verschiedene Prozesse so beeinflusst werden, dass sie sich verändern? In Zusammenhang mit der biologischen Vielfalt bedeutet das, dass wir zum Beispiel Bodenfertilität verlieren werden. In vielen Bereichen können wir die Fragen einfach noch gar nicht beantworten. Und das war auch mit der Grund, warum wir gesagt haben, wir brauchen experimentell zugängliche Systeme, die vom, in einer realen Landschaft stattfinden, die vom Menschen bewirtschaftet wird, weil das ist die Realität hier in ganz Europa. Und wie können wir dort biologische Vielfalt verstehen und auch über Experimente rausfinden, was denn Verlust bzw. hohe biologische Vielfalt für Funktion bedeutet. Mhm. Nochmal zurück zu diesem Begriff Ökosystem. Das heißt, ein Ökosystem ist ein Lebensraum im Zusammenspiel mit den Lebewesen, die da drin sind. Und den abiotischen Faktoren, das ist besonders wichtig. Also Abiotik bedeutet, das ist zum Beispiel Wasser, Temperatur, also Feuchtigkeit und Temperatur, die das System auch mit antreiben. Es sind also nicht nur die lebenden Organismen, die miteinander interagieren, sondern es ist auch die Umwelt, die da eine ganz große Rolle spielt, die so ein Ökosystem und die Ökosystemfunktionen mit beeinflusst. Mhm. Und ist jetzt hier so ein Wald auf der Schwäbischen Alb, ist das ein Ökosystem oder sind das viele Ökosysteme? Oder ist der Teich, der daneben ist, das ein extra Ökosystem oder gehört der damit rein? Wie kann man das im Grunde genommen definieren? Ist es eine Frage der Skala, wie man das selber eben auch definiert. Wenn man hier auf die Waldgebiete der Schwäbischen Alb kommt, haben wir noch zusätzlich die Frage, was ist der menschliche Einfluss? Was ist Wald hier? Wir haben auf der einen Seite, wenn wir die Extreme anschauen, haben wir Wald, der sehr wenig bewirtschaftet ist, der so dem Natürlichen, das, was vor der Intensivnutzung da war, noch einigermaßen ähnlich ist, also ein Buchenmischwald zum Beispiel. Dann haben wir auf der anderen Seite aber eben auch Kiefern, beziehungsweise hier vor allen Dingen Fichtenwälder, die vom Menschen angepflanzt worden sind als Monokultur. Und so kommt es letztendlich auf die Skala an, wie man jetzt ein Ökosystem definiert. Also das ist hier sicherlich sehr stark vom Menschen überformt. Und das ist die Frage, wo wir da ansetzen. Und würde man auch sagen, dass zum Beispiel ein einzelner Baum auch ein Ökosystem ist? Weil da sind ja auch, leben irgendwelche Tiere drin und wachsen vielleicht Moose drauf oder sowas. Wenn man das von der Skala, von der räumlichen Skala her so definiert, kann man auch einen einzelnen Baum in seiner Interaktion, wichtig sind die Interaktionen und die biologische Vielfalt, die wir da betrachten und die Abiotik, auch als Ökosystem bezeichnen. Mhm. Das heißt, das ist wirklich ein sehr weit gefasster Begriff. Es ist ein weit gefasster Begriff und in manchen Dingen wird er auch sehr weit genutzt. Und die Frage ist immer, was ist die Grundlage für die Definition gewesen? Ja, ich habe jetzt auf Ihrer Website gelesen, Ökosystemprozesse. Was ist das denn? Ökosystemprozesse wären eben genau diese Prozesse, die zum Beispiel Bodenfertilität bestimmen, die zum Beispiel bestimmen uns den Wasserhaushalt mitbestimmen, sowohl die Biotik als auch die Abiotik und das zu verstehen, wie Stoffflüsse funktionieren. Wie zum Beispiel, wenn wir jetzt an globalen Klimawandel denken, sind wir ja besonders daran interessiert zu verstehen, was passiert eigentlich mit CO2. Und zwar, wo wird CO2 produziert, wo wird CO2 aufgenommen, wie funktionieren diese Stoffkreisläufe? Oder Stickstoffkreislauf. Also das wäre zum Beispiel ein Beispiel für einen ökosystemaren Prozess, den wir dann als Menschen auch wiederum beeinflussen, weil wir die natürlichen zum Beispiel Stickstoff- und auch Phosphatvorräte durch Düngung, Düngemittel beeinflussen und damit eben auch das Gesamtsystem, das gesamte Ökosystem beeinflussen, weil wir an diesen abiotischen Faktoren Änderungen durchführen. Ein schönes Beispiel vielleicht, wenn man es sich so anschaut, wäre zum Beispiel auch Düngung. Wenn wir uns Düngung anschauen, hat man ja also erstmal den Eindruck, Düngemittel bedeutet, man bringt Nährstoffe in ein System mit ein. Die Nährstoffe werden aufgenommen, werden dort verarbeitet. Zum Beispiel Pflanzen sind ein schönes Beispiel dafür. Was passiert jetzt mit einer Wiese, die wir hier auf der Schwäbischen Alb düngen? Wir haben auf der Schwäbischen Alb den typischen Magerrasen. Das ist eigentlich eine nährstofflimitierte Landschaft, ein nährstofflimitierter Boden. Und wir haben dort eine sehr, sehr hohe Artenvielfalt. Wenn man hier nur mal an die tollen Orchideen denkt, an Küchenschellen, also eine sehr hohe Artenvielfalt an Pflanzen. Jetzt wird Düngemittel aufgebracht und man hat so erstmal den Eindruck, ja, Düngemittel muss doch toll sein, mehr Nährstoffe. Aber was passiert, ist genau das Umgekehrte. Mit dem Eintrag von Düngemitteln verändert man das den Nährstoffgehalt des Bodens. Es werden dort ökosystemare Prozesse auch mit verändert. Die Konkurrenzsituation der Pflanzen ändert sich und was wir bekommen, ist letztendlich eine Abnahme der Artenvielfalt, weil dort bestimmte Arten, die dann besonders konkurrenzstark werden, andere Arten aus dem System rausdrängen. Das sieht man hier sehr schön auch auf den Wiesen. Sie können von der Wiese gleich sagen, ob sie stark gedüngt worden ist oder nicht. Wenn man zum Beispiel überall Löwenzahn drauf sieht, dann weiß man schon, diese Wiese ist gedüngt worden. Und da ist sehr viel von dem, was hier unter den nährstofflimitierten Bedingungen vorkommen würde, verdrängt worden von dominanten Arten, die eben besonders gut mit bestimmten Nährstoffen umgehen können und andere Arten aus dem System herausdrängen. Mhm. Das heißt, diese Prozesse betreffen dann aber nur die abiotischen Faktoren. Wir schauen uns ja auch ökosystemare Prozesse in dem Sinne an, dass wir sagen, diese sogenannten Ecosystem Services, die geleistet werden, wir schauen uns auch an Bestäubungsprozesse zum Beispiel. Also das ist auch ein ganz wichtiger Prozess, der dazu führt, Reproduktion von Pflanzen hängt in den meisten Fällen davon ab, dass das dann in dem Fall sich dann Tiere mitbeteiligen, dort wie Bienen zum Beispiel und Wildbienen, die bestimmte Pflanzen bestäuben und für die Reproduktion essentiell sind, um dass Früchte bzw. Samen gebildet werden können und der Prozess weitergeführt wird und die Pflanzen sich regenerieren können. Okay, das heißt, Ökosystemprozesse sind letztendlich alle Vorgänge, die in einem Ökosystem stattfinden. Kann man so sehen. Das ist sicherlich also auch wieder eine Frage, und so ökosystemare Prozesse umfassen auch wieder Biotik und Abiotik. Gut, dann gehen wir vielleicht über zu dem Thema Biodiversität. Das ist ja schon so ein, auf Englisch würde man sagen, Buzzword geworden. Irgendwie hört man überall. Gibt es da eine wissenschaftliche Definition für? Die Frage ist, betrachtet man sie jetzt alleine von der organismischen Seite? Sagt man Biodiversität als biologische Vielfalt? Oder sieht man, und das machen wir hier in diesem Projekt auch noch als für uns besonders wichtigen Punkt, auch noch die funktionale Komponente mit rein. Wir sagen ja auch, dass wir hier funktionale Biodiversität anschauen. Also wir schauen uns jetzt wieder Beispiel Wiese. Wir schauen jetzt auf einer Wiese uns nicht nur an, welche Pflanzenarten kommen da vor, in welcher Häufigkeit kommen bestimmte Pflanzenarten vor, sondern wir wollen eben auch gleichzeitig verstehen, was ist jetzt die Bedeutung dieser biologischen Vielfalt für das Gesamtsystem. Bedeuten zum Beispiel mehr Pflanzen, höhere Pflanzenvielfalt auch, dass wir gleichzeitig eine höhere Bestäubervielfalt haben. Umgekehrt kann man sich das natürlich auch von den Bestäubern her anschauen und dann fragen uns das, worauf sind Bestäuber angewiesen in ihrer biologischen Vielfalt? Brauchen sie jetzt besonders viele Pflanzenarten? Wir haben ja bei vielen Pflanzen ein relativ enges Verhältnis zu bestimmten Bestäubern und können dann auch sagen, okay, was passiert jetzt eigentlich oder was könnte passieren, wenn jetzt die Bestäubervielfalt reduziert wird, biologische Vielfalt abnimmt? Macht es überhaupt irgendwas aus? Wie viele Spezialisten haben wir in dem System mit drin oder sind die meisten Bestäuber doch eher generalistisch und es fällt überhaupt gar nicht auf, jetzt mal in Anführungszeichen gesehen, wenn Bestäuber ausfallen für das Gesamtsystem und die Reproduktion der Pflanzen ist weiterhin gewährleistet. Aber das heißt, es ist nicht so einfach, dass man irgendwie sagt, ich habe eine Skala und wenn in einem Gebiet 10 Pflanzenarten vorkommen, dann ist meine Biodiversität 10 und wenn 20 vorkommen, ist meine Biodiversität 20 oder sowas. Es gibt natürlich Maße dafür, sogenannte Biodiversitätsindizes, die betrachten sowohl die Anzahl von Arten von bestimmten Taxa in einem Gebiet, sie betrachten aber auch gleichzeitig die Abundanz, also die Häufigkeit. Also da gibt es auf jeden Fall Maße dafür. Wir haben Maße dafür, dass wir sagen können, dort ist hohe Biodiversität, dort ist niedrige Biodiversität, aber was wir verstehen wollen ist, was bewirkt es eigentlich? Man geht ja eigentlich davon aus, dass ein System, das eben über sehr viele Arten verfügt, auch die Möglichkeit hat, Störungen besser abpuffern zu können, weil eben bestimmte Funktionen in diesem Gesamtsystem durch den Wegfall von Arten, die unter Umständen sehr ähnlich andere Arten sind, die in dem System mit drin sind, besser abgepuffert werden können als in einem System, in dem jede Art wirklich nur eine ganz bestimmte Funktion erfüllt, die einzigartig ist, was bedeuten würde im Extremfall, wenn diese Arten aus dem System ausfallen, dass dort diese Funktionen auch nicht mehr vorhanden wären. Das sind die großen Fragen, die sogenannte Resilienz, also die Widerstandsfähigkeit, die Pufferkapazität oder Funktion von Biodiversität. Das ist das, was uns auch hier besonders interessiert. Und gibt es dafür dann auch Maßzahlen oder wird das dann so komplex, dass man das eigentlich nicht mehr so richtig messen kann? Da wollen wir eben sehr gerne hier mit unseren Experimenten auch dazu beitragen, dass man so etwas auch messen kann, weil man kann ja zum Beispiel Funktionen durchaus auch messen. Was wir zum Beispiel gemacht haben, ist vielleicht ein recht einleuchtendes Beispiel. Wir haben uns beschäftigt mit Wirbeltieren und der Funktion von Wirbeltieren als sogenannte Prädatoren. Und zwar haben wir uns angeschaut, die Funktion von Vögeln und Fledermäusen, die sich hauptsächlich von Insekten ernähren und haben uns dann gefragt, was passiert eigentlich, wenn jetzt zum Beispiel die Diversität, die Artenzahl, aber auch die Abundanz von Vögeln und Fledermäusen stark reduziert wird und sie ihre Funktion als Prädatoren, als diejenigen, die zum Beispiel herbivore Insekten fressen, also blattfressende Insekten fressen, wenn die reduziert bzw. komplett ausgeschlossen wird und haben hier im größeren Maßstab sogenannte Ausschlussexperimente durchgeführt, haben Bäume, in der ersten Phase Eichen, in der zweiten Phase dann auch Fichten mit großen Netzen überzogen, sodass die Prädatoren nicht mehr an die Insekten rangekommen sind und haben gleichzeitig dann parallel dazu den Blattfraß gemessen, und zwar sowohl von eingenetzten Teilen des Baumes als auch von Teilen des Baumes, an denen die Prädatoren noch rankommen konnten, und haben dort auch signifikante Unterschiede gefunden. Bedeutet, wenn die Prädatoren aus dem System ausgeschlossen werden, dann steigt die Blattfraßschädigung der Bäume ganz drastisch an. Und wir haben das bei den Fichten auch gefunden. Und das ist insofern ganz spannend, weil man dort zeigen kann, dass diese Prädatoren tatsächlich einen messbaren Effekt haben. Wenn man also diese Funktion der Prädatoren sich anschaut, dann haben die einen messbaren Effekt auf eben andere Prozesse in diesem System, in dem Fall Blattfraß. Und das würde ja bedeuten, der Ausschluss der Vögel ist ja ein Surrogat dafür, dass die Biodiversität im Extremfall auf Null sinkt und wir Prädatoren aus dem System verlieren und dann gleichzeitig sehen können, was das für eine Kaskade auslöst, in dem Fall erhöhter Blattfraß an den Bäumen beziehungsweise bei den Fichten, hauptsächlich dann Schädigung der Nadeln. was Sie jetzt erzählt haben mit diesem einen Teil von dem Baum einnetzen, das ist genau das Wort experimentell aus Ihrem Institutsnamen, oder? Also experimentelle Ökologie heißt eben auch, dass man nicht nur beobachtet, sondern irgendwie auch eingreift. Das ist eben ganz wichtig und das ist auch der Schwerpunkt der, deswegen heißen wir auch der Biodiversitätsexploratorien und wir heißen nicht Biodiversitätsobservatorien, ja, sondern Exploratorien, weil wir wirklich verstehen wollen, was passiert eigentlich, was sind die Effekte von einer erhöhten, einer erniedrigten Biodiversität, was sind die Effekte auf die Funktion des Gesamtsystems. Und Schwerpunkt hier ist eben, das in Landschaften zu tun, die von Menschen beeinflusst werden, weil wir gerne wissen wollen, wie können wir auch in einem System, in dem wir hier leben, und es wird auch weiterhin so sein, dass der Mensch die Natur sehr stark eben auch nutzen muss für Nahrungsmittelproduktion, für andere Bereiche in der Landnutzung. Das ist einfach fraglos die Situation. Aber was für einen Effekt hat er denn eigentlich auf das Gesamtsystem und natürlich langfristig wäre das sicherlich auch eine gute Möglichkeit, sich zu überlegen, was kann man denn tun, dass man diese Nutzungsintensität auch mit, wenn man feststellen, dass die Biodiversität wirklich in ganz vielen Bereichen sehr essentiell ist für die Gesamtfunktion des Systems, was könnte man denn tun, dass man das trotz der Nutzung des Menschen so in eine gewisse, ja, vielleicht kann man es auch Harmonie oder Balance bringen kann, dass diese Funktionalität weiter gewährleistet ist, weil wir sind letztendlich auch darauf angewiesen, dass auch die Bodenfertilität weiterhin aufrechterhalten wird und da wird sicherlich auch langfristig gesehen die Düngung alleine nicht ausreichen, sondern wir brauchen Böden, die auch richtig funktionieren, in denen die Bodenorganismen ihre Aufgaben wahrnehmen können. Das können wir durch Düngung gar nicht alles ersetzen. Mhm. Das heißt, Biodiversität ist zum einen eben die Vielfalt der Arten in einem Ökosystem, die funktionale Vielfalt, also welche Aufgaben übernehmen die Stoffflüsse, die gesteuert werden über Organismen. Ja. Geht es auch um sowas wie genetische Vielfalt innerhalb einer Art zum Beispiel? Ja, da sind auch Experimente, die sich das genau anschauen. Was passiert zum Beispiel, wenn bestimmte Lebensraumteile isoliert sind voneinander und sowas, wie ändert sich die genetische Vielfalt und sowas auch von Pflanzen, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, wie wirkt sich die Änderung der genetischen Vielfalt, zum Beispiel durch Isolation bekommt man manchmal dann auch sogenannte genetische Bottlenecks. Wenn man sich die genetische Vielfalt zum Beispiel anschaut, ist dann auch die Frage, bedeutet reduzierte genetische Vielfalt, die zum Beispiel eintreten kann, wenn Populationen voneinander getrennt werden, äußert die sich in irgendeiner Form in der Reduktion, was wir immer Fitness nennen. Das bedeutet entweder Reproduktionsfähigkeit eines Organismus, bei Pflanzen wäre es dann die Frage der Samenproduktion, aber eben auch der Frage nach der Biomassenproduktion. Und das ist wieder etwas, was uns ja auch interessiert. Wenn man zum Beispiel eine Wiese anschaut, möchte man natürlich auch möglichst viel ernten, wenn man jetzt Pflanzenmaterial braucht. Und so das Biomasse hängt eben auch von verschiedenen Faktoren ab. Das ist zum einen sicherlich pflanzenabhängig, je nachdem, was für Bedürfnisse an Nährstoffen da sind, aber eben auch die Frage, wie fit sind denn in dem Fall die Pflanzen noch, wie viel kann produziert werden? Und das sind auch Fragen, die in den Biodiversitätsexploratoren mit untersucht werden. Und wahrscheinlich ist ein Beispiel für diese Frage der Reproduktionsfähigkeit eben große Säugetiere, die große Flächen brauchen, und dann werden diese Flächen durch eine Autobahn durchtrennt und dann haben wir nur noch zwei kleine Populationen auf jeder Seite, dann funktioniert das irgendwann halt genetisch nicht mehr. Das sind Fragen, die allerdings jetzt bei uns in den Biodiversitätsexploratorien gar nicht bearbeitet werden, weil wir noch wesentlich kleinräumiger jetzt gerade angefangen haben. Aber das ist die Idee dahinter, dass wir das dann extrapolieren in die Fläche. Mhm. Und wir haben zum Beispiel in einem Projekt angefangen, das ist gerade so in der absoluten Pilotphase, und haben uns angefangen, in dieser Hinsicht mit Wildschweinen zu beschäftigen und uns da die genetische Vielfalt anzuschauen. Aber das sind alles Dinge, die dann eher so Zukunftsmusik noch sind. Ja. Geht es in irgendeiner Form auch in Richtung Verhaltensforschung? Also es gibt ja auch Unterschiede von Verhalten von gleichen, also Tieren einer Art zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier auf der Alp, ob es da so ausgeprägt intelligente Tiere gibt, die unterschiedliche Verhaltensweisen kennen, aber so Affen oder so, die haben ja durchaus unterschiedliche Kulturtechniken oder wie man das nennt. Haben wir in den Biodiversitätsexploratoren momentan noch nicht mit dabei. Also wir sind jetzt in den Biodiversitätsexploratoren erstmal in der Initialphase mit Erfassung der Muster der Artenvielfalt beschäftigt, vor allen Dingen der Artenvielfalt auch im Hinblick darauf, dass wir sogenannte Monitoring-Programme einrichten, die uns dann ermöglichen, nach einem standardisierten Verfahren uns diese biologische Vielfalt über viele Jahre hinweg anzuschauen und zu schauen, wie die sich verändert. Da wäre sicherlich ab einem bestimmten Punkt auch Verhaltensuntersuchungen wären sicherlich interessant. Momentan sind wir dabei, diese Monitoring-Programme mit dem Schwerpunkt Artenzusammensetzung und Abundanz einzurichten. Mhm. Und da haben wir bestimmte Taxa, die wir uns anschauen. Das sind vor allen Dingen dann Insekten, sodass die hier regelmäßig angeschaut werden. Unser eigener Schwerpunkt hier von der experimentellen Ökologie in Ulm sind Fledermäuse und Vögel. Da werden dann regelmäßige Zensi durchgeführt, was ist die Mehrzahl von Zensus, Zensi, also letztendlich nach einem standardisierten Verfahren wird dort biologische Vielfalt erfasst. Ja. Da haben wir auch relativ interessante, auch neue Methoden hier mit reingebracht. Bei Fledermäusen hat man natürlich immer die Schwierigkeit, die fliegen nachts und bekommt man eigentlich so gar nicht richtig wirklich mit. Wenn man das mit Netzen machen möchte, mit Netzfangen, dann bekommt man nur wirklich einen so ganz geringen Teil der lokalen Vielfalt mit, dass sich das einfach gar nicht lohnt. Aber wir haben hier eingesetzt jetzt sogenannte Fledermausdetektoren, die uns ermöglichen, dass wir den Ultraschall vorbeifliegender Fledermäuse aufnehmen können, also die Echoortungssignale der Fledermäuse. Und da haben wir eine Bibliothek, die uns ermöglicht, die meisten Arten, nicht alle, aber die meisten Arten zu identifizieren und haben somit auch die Möglichkeit, die Qualität von bestimmten Lebensräumen, Nutzungsintensität durch Fledermäuse festzustellen. Und dadurch, dass die Fledermäuse mit den Vögeln zusammen eben sehr starke Prädatoren von Insekten sind, haben wir einzigartige Möglichkeit, hier wirklich langfristig zu sehen, was verändert sich. Und erste Ergebnisse aus den Exploratoren sind insofern auch schon ganz spannend. Dadurch, dass wir diese drei Exploratorien haben, nicht nur die Schwäbische Alb, sondern eben auch Hainich, Exploratorium Hainich und das Exploratorium der Schorfheide Korin, dass wir dort Unterschiede sehen können, die dann auf die Landschaftselemente zurückführen können, aber auch sehen können, wie sich von Jahr zu Jahr die jeweiligen Taxa in ihrer Abundanz und Artenzusammensetzung ändern. Und da sind schon ganz spannende, von uns auch unerwartete Ergebnisse rausgekommen. Ein Detail, Sie haben das gerade mit den Fledermäusen erwähnt und den Ultraschallsensoren. Das heißt, die sprechen sozusagen eine unterschiedliche Sprache, die Fledermäuse, und die kann man dann anhand der Rufe unterscheiden. Die meisten Arten kann man anhand der Rufe unterscheiden, wobei diese Rufe eine Anpassung an den Lebensraum sind und weniger, wie wir das bei den Vögeln kennen. Gesang ist ja artspezifisch, weil er darauf ausgerichtet ist, dass man dort das Weibchen anlocken möchte, beziehungsweise den Nachbarn uns was sagen möchte, hier, das ist mein Territorium. Und bei den Fledermäusen gibt es so etwas was Ähnliches auch. Viele Fledermäuse haben sogenannte Sozialrufe, Kommunikationsrufe. Aber was wir uns anschauen, die Echoortungsrufe sind für Orientierung im Raum und zur Nahrungssuche. Da haben wir eine relativ starke Konvergenz, also Gleichförmigkeit. Wenn Tiere zum Beispiel in ähnlichen Lebensräumen mit ähnlichen sensorischen Aufgaben konfrontiert sind, haben sie auch relativ ähnliche Echoortungslaute. Aber ganz viele Arten können wir trotzdem so gut auseinanderhalten, dass wir eine sehr gute Vorstellung davon haben, wer wo was macht. Wir können sogar anhand der Echoortungsrufe sagen, ob die Tiere vorbeifliegen oder ob sie aktuell jagen und Insekten fangen. Das ist also ganz spannend, vor allen Dingen, weil es bis jetzt, die Methode gibt es ja schon etwas länger, aber es ist halt so von der Systematik her eigentlich hier das erste Mal über richtig große Gebiete und Jahr für Jahr für Jahr, wir sind jetzt im vierten Jahr angewandt worden und wir versprechen uns da spannende Ergebnisse, die jetzt sich auch schon so zum Teil abzeichnen. Und kann dann eine Fledermaus, die bisher immer nur im Wald gelebt hat, überhaupt jagen, wenn sie irgendwie in eine andere Landschaft kommt? Das ist genau die Frage, das ist sicherlich nur ganz begrenzt möglich. Also die jeweiligen Arten haben eine unterschiedlich hohe Plastizität, also Anpassungsfähigkeit. Und das ist auch einer der Ergebnisse, die wir hier bekommen, dass wir doch eine sehr gute eine Idee davon bekommen, dass selbst hochmobile Arten wie Fledermäuse sehr differenziert betrachtet werden müssen. Es gibt verschiedene Arten, die sind sehr stark an den Wald gebunden. Andere Arten sind hochmobil, können zum Beispiel dann auch dann weite Gebiete überstreichen, fliegen auch im offenen Luftraum über den Wiesen, können dort jagen. Was wir auch machen, wir schauen uns momentan an, wie jetzt zum Beispiel wiederum das ganze System miteinander vernetzt ist. Was bedeutet zum Beispiel jetzt eine starke Dünge auf einer Wiese, die dann wiederum dazu führt, dass sich die Artenzusammensetzung bei den Pflanzen ändert. Vorhin hatte ich kurz schon mal erwähnt, dass wir dort dann eine Dominanz bekommen, also sehr wenige Arten, die sich bei dem Düngemittel bestens halten können, viele Arten, die dann herausfallen. Wenn sich das dann wiederum auf die Insektenabundanz und Vielfalt auswirkt, dann ist wieder die Frage der Prädatoren, wie viel haben die noch zu fressen, was können die da noch aufnehmen? Und so schließt sich das ganze System kurz und das ist das, was wir eben gerne verstehen wollen. Also die sogenannten Feedback Loops, also die Rückkopplungsschleifen, was passiert, wenn man an einer Schraube dreht mit dem Gesamtsystem. Mhm. Wie sieht es denn jetzt aus hier mit der Biodiversität auf der Schwäbischen Alb? Also vielleicht auch im Vergleich zu den anderen Exploratorien. Also die Schwäbische Alb, die hat den sehr großen Vorteil, es ist ja eine sehr alte Kulturlandschaft, die schon sehr lange von Menschen besiedelt und auch genutzt wird und durch bestimmte Faktoren, unter anderem eben auch ein bestimmtes Erbrecht, das dazu geführt hat, dass hier Land für lange Zeit lang nicht an den ältesten Sohn vererbt worden ist, sondern aufgeteilt worden ist. In den Familien haben wir eine sehr, was wir in der Ökologie als heterogen bezeichnen, also wirklich eine fleckenhafte Aufteilung von unterschiedlichen Stücken, die bewaldet sein können, die unterschiedlich bewirtschaftet werden. Und diese Heterogenität führt zu einer enorm hohen Artenvielfalt. Wir sind hier im Vergleich zu den zwei anderen Exploratorien, in den meisten Fällen freuen wir uns immer sehr darüber, sind wir dann meistens diejenigen, die die höchste Artenvielfalt haben durch die Heterogenität, weil eben so viele unterschiedliche Lebensraumkomponenten hier vorhanden sind. Sicherlich für die Arten, die größere zusammenhängende Lebensräume brauchen, da hat die Schwäbische Alb sicherlich keine Möglichkeit mehr. Gut, wir haben Wild, haben wir hier auf jeden Fall hier, aber wir haben jetzt die großen Prädatoren, so Wölfe etc. und so, die hätten hier schon einen schweren Stand. Also das werden wir sicherlich nicht mehr sehen, dass der Wolf hier zurückkehrt, zumindest nicht unter der intensiven Nutzung. Nichtsdestotrotz haben wir in den meisten anderen Taxa eine enorm hohe Diversität. Und die anderen beiden Exploratorien, sind die auch zum Teil mit menschlicher Nutzung? Sind alle mit menschlicher Nutzung. Das war auch die Auswahl der Exploratoren, weil wir wollten ja ganz explizit die menschliche Nutzung in den Mittelpunkt stellen. Okay. Auch dort haben wir nach gleichen oder vergleichbaren Kriterien ausgewählt. Geht um Nutzungsgradienten. Wir haben also in unseren Experimentierplots sowohl wenig genutzte Gebiete drin, als auch die, die sehr intensiv genutzt werden und das dann gespiegelt im Wald und im Grünland. Und da gibt es dann eben zum Teil Flächen, die sehr viel großflächiger landwirtschaftlich genutzt werden und nicht so kleinteilig wie auf der Schweizer Alb. Da sehen wir die Unterschiede da drin, oder dann haben wir zum Beispiel als Extrem dann auch die Schaufweide Corin, die allein von der Wasserversorgung her ganz anders ist, mit sehr viel Sumpfböden und auch andere dann von der ursprungs natürlichen Vegetation anders bestanden war und zum Teil das auch dazu führt, dass man dann auch andere Bäume zum Beispiel anpflanzt, wenn man da die Kiefernbereiche anschauen, andere Böden. Also das ist schon ein großer Unterschied dann zur Schwäbischen Alb. Wir hatten es ja schon davon, dass die Biodiversität eben sehr viel auch in den Medien vorkommt, und was da ja immer so transportiert wird, ist eigentlich, wir brauchen eine hohe Biodiversität und durch Klimawandel und Umweltzerstörung sinkt die Biodiversität und das ist schlecht. Ist das denn tatsächlich so einfach zu sagen? Wir können darauf noch gar keine endgültige Antwort geben, weil das war genau die Frage, die wir uns gestellt haben, als wir den Grundgedanken für die Biodiversitätsexploratorien bekamen, weil wir festgestellt haben, dass wir so wenig darüber wissen, in vielen Bereichen noch nicht einmal, wie hoch die Biodiversität überhaupt ist, geschweige denn diese funktionellen Komponenten. Ich würde jetzt aus der Sichtweise, die sich sowohl hier auf die Biodiversitätsexploratoren gründet, als eben auch anderen Erfahrungen, die wir haben. Wir arbeiten zum Beispiel auch sehr viel in den Tropen. Auf jeden Fall sagen, dass der Verlust an Biodiversität einen Funktionsverlust nach sich zieht. Das ist vielfach diskutiert momentan. Sicherlich wird die Frage sich nicht daran entscheiden können, ob man jetzt 5 Arten oder 7 Arten hat. Aber es ist sicherlich so, dass eine höhere Artenzahl und eine breitere Auffächerung von Funktionen und Funktionsträgern extrem wichtig ist zum Erhalt bestimmter wirklich wichtiger Kenngrößen, die für uns auch für die weitere Bewirtschaftung auch extrem wichtig ist. Die menschliche Nutzung muss man sehen, das ist eine Komponente hier in den Landschaften, die werden wir sicherlich auch nicht ändern können, und auch in dem Fall ist es auch nicht Zweck der Biodiversitätsexploratoren, diese jetzt maßgeblich zu ändern zu wollen, aber wir wollen eben verstehen, wie kann man jetzt die Nutzungen, die hier durchgeführt werden, die Intensitäten so eventuell zumindest mal beurteilen und auch anpassen, dass man noch einigermaßen eine Funktionsfähigkeit des Gesamtsystems erhält. Weil wir sehen jetzt auch schon, ein ganz großer Fragenkomplex entzündet sich immer an der Bodenqualität. Wir gehen mit dem Boden meistens ja doch so um, das ist halt so eine Blackbox, und da schüttet, ist jetzt mal übertrieben gesagt, schüttet man halt was rein und hofft eben, dass dann bestimmte Pflanzen eben besonders gut darin wachsen. Aber Bodenfertilität besteht eben nicht nur aus einer mechanischen Komponente, die dann von oben von uns zugefüttert wird mit Düngemittel, sondern die Bodenfertilität hängt eben maßgeblich davon ab, dass die Bodenorganismen dort drin auch noch überleben können und ihre Funktionen erarbeiten können. Und da sieht es sehr stark danach aus, dass wir da wesentlich stärkeren Augenmerk darauf richten müssen, weil das auch langfristig die Produktion von Nahrungsmitteln etc. etc. beeinflussen wird. Ich würde auch denken, dass eine höhere Diversität toleranter ist gegenüber Störungen von außen. Das ist sicherlich ein ganz wichtiger Punkt. Diversität als Puffer gegen Störungen. Wir beschäftigen uns zum Beispiel auch mit der Frage nach Umwelt, Gesundheit und wie sich das auch auswirkt, was da höhere oder niedrigere Diversität bewirken könnte. Es gibt sehr interessante Untersuchungen aus Nordamerika, in denen zum Beispiel gezeigt worden ist, was ja auch für die Schwäbische Alb durchaus relevant sein kann. Wenn wir uns die Zecken anschauen und Übertragung von Borreliose, ist es ja hier auf der Schwäbischen Alb wirklich auch schon eine große, also zumindest ein Gesundheitsaspekt, und so ist der sehr viel diskutiert wird. Und in Untersuchungen in Nordamerika konnte man zeigen, dass zum Beispiel eine höhere Artenvielfalt, höhere Diversität von potenziellen Wirten, in dem Fall Kleinsäuger, dann aber auch Rehwild, dazu geführt hat, dass insgesamt interessanterweise die Infektionsrate der Zecken runtergegangen ist. Da gibt es viele Erklärungsmöglichkeiten dafür. Bis jetzt kann man das noch nicht letztendlich beantworten, aber es gibt sehr viele Hinweise inzwischen darauf, dass also höhere Artenvielfalt dazu führen kann, dass so ein Puffereffekt entsteht und zum Beispiel Pathogene ausgedünnt werden. Und das ist sicherlich etwas, was für den Menschen auch extrem wichtig ist. Vor allen Dingen, wir werden sicherlich weltweit, nicht nur hier bei uns, das ist ja zum größten Teil schon geschehen, aber auch weltweit immer mehr sehen, dass Lebensräume immer stärker fragmentiert werden und der Kontakt von Menschen mit Wildtieren immer stärker ausgeprägt sein wird. Und die Frage ist eben, wie gehen wir damit um? Was gibt es da für Management-Empfehlungen? Wie kann man mit sowas umgehen? Und da bilden vielleicht, hoffen wir zumindest, die Biodiversitätsexploratoren eben auch einen Ansatzpunkt, dass man das besser versteht und auch sehen kann, wie so etwas langfristig auch über Management geregelt werden kann. Mhm. Also ich hatte jetzt diesen Aspekt Richtung Toleranz mehr in die Richtung gedacht. Ich habe irgendwie ein Ökosystem, da gibt es Insekten, die Pflanzen bestäuben. Ja. Und eine Insektenart stirbt jetzt aus irgendeinem Grund aus. Und dann ist es eben gut, wenn man noch eine andere hat, die diese Funktion übernehmen kann. Aber wie ist das denn überhaupt in so einem Ökosystem? Gibt es da Arten, die letztendlich das Gleiche tun? Oder entsteht dann da so ein Verdrängungskampf und dann durch Evolution eben doch eine unterschiedliche Funktion dieser zwei Arten, sodass es das eigentlich gar nicht so parallel gibt, auch also in einem gesunden System? Also in hochdiversen Systemen ist es sicherlich so, da hat man ja schon allein die Aufteilung, also wie wird zum Beispiel Raum aufgeteilt? Und das Raum in dem Fall über die ökologische Nische definiert, wie wird Raum aufgeteilt? Und wir haben da als extreme sogenannte Spezialisten, aber eben auch solche sogenannte Generalisten. Also Spezialisten wäre zum Beispiel eine Situation, wir haben eine bestimmte Insektenart, das sieht man hier auf der Schwäbischen Alb auch sehr schön, es gibt bestimmte Falterarten, also Schmetterlingsarten, die auf eine ganz bestimmte Pflanze spezialisiert sind. Also nur dort, wenn dort Eier abgelegt werden, können dann die Raupen sich entwickeln und diese Schmetterlingsart in der Reproduktion erhalten. Es gibt aber auch Generalisten, die können ihre Eier auf eine ganz große Reihe von Pflanzen ablegen und haben dort die Möglichkeit, dann sich erfolgreich zu reproduzieren. Und da ist es sicherlich so, bei Störungen, je nachdem, welche Grundlage in diesen Systemen geändert wird, sind es sicherlich erstmal die Spezialisten, die auch dann unersetzlich sind. Also wenn hier zum Beispiel durch Reduktion von Artenvielfalt, bei Pflanzen kann man es immer sehr gut auch zeigen, wenn durch dort bestimmte Pflanzenarten aussterben, nicht mehr im System mit drin sind, zieht das einen ganzen Rattenschwanz von Aussterbereaktionen anderer Organismen, die auf diese Pflanzen angewiesen sind, nach sich. Mhm. Das ist sicherlich so. Mhm. Während man bei den generalistischen Systemen sicherlich oftmals eine Situation hat, dass bestimmte Funktionen vielleicht nicht 100%, aber zu einem gewissen Prozentsatz auch ersetzt werden können. Und wir sehen das auch hier, wir haben ja den globalen Klimawandel, der ist ja hier auch gerade auf der Schwäbischen Alb auch schon massiv angekommen und wir haben Einwanderungen von Arten. In manchen Gebieten ist es in der Tat so, dass das kurzfristig erstmal zu einer Erhöhung auch der biologischen Vielfalt führt. Wir haben aber auf der anderen Seite die Situation, dass natürlich dann auch Arten rausgedrängt werden aus dem System, die eben mit den wärmeren Bedingungen nicht zurande kommen. Und wenn die ab einem bestimmten Punkt uns das in ihrem Ausbreitungsgebiet die Grenze treffen, auf die Grenze treffen, wo sie nicht mehr weiterkommen, durch menschliche Landnutzung zum Beispiel, und diese Ausbreitungsgebiete per se allein schon mechanisch insofern gehindert sind, dass es diese Systeme, diese Lebensräume überhaupt nicht mehr gibt, in denen man ausweichen könnte und Diversität erhalten könnte, haben wir ein großes Problem und das passiert eben gerade momentan. Kann man so als allgemeine Regel formulieren, dass wenn ein Ökosystem, sei es durch was auch immer, gestört wird, dass dann erstmal die Spezialisten wegsterben und die Generalisten übrig bleiben? Man sieht sehr stark, also in gestörten Systemen, dass die generalistischen Arten meistens das höhere Potenzial haben, mit geänderten Bedingungen fertig zu werden und sich dann durch Wegfall der Konkurrenz, auch durch die Spezialisten, relativ stark ausbreiten können. Und da gibt es sehr interessante Untersuchungsergebnisse von Langzeitprojekten, bei denen man Wiesen über Jahrzehnte lang hin gedüngt hat, sie verglichen hat mit Wiesen, die ungedüngt sind. Und da gibt es verschiedene Systeme, bei denen hat man sogar ein paar Daten, die über 100 Jahre gehen. Und da sieht man ganz drastisch, dass von der Ursprungsvielfalt zum Schluss 2 oder 3 Arten übrig bleiben. Okay. Und das dauert dann eben lange, bis sich das wieder ändert. Und das ist eben insgesamt auch diese, eigentlich das Paradoxon. Zu Anfang denkt man immer, naja, gut, und gerade bei Düngung denkt man immer, Nährstoffe sollten doch eigentlich im System anregen und sollte doch eigentlich positiv sein und sollten eigentlich Vielfalt fördern. Und das sieht man besonders schön auf der Schwäbischen Alb, dass dem eben nicht so ist. Mhm. Hier auch das Aufhalten von bestimmten Landschaften durch die Schafbeweidung wird ja auch gezielt eingesetzt, um bestimmte Kulturlandschaften zu erhalten. Wacholderheide zum Beispiel mit der hohen Artenvielfalt an bestimmten Offenlandpflanzen. Das sind ja Störungen, die ins System eingebracht werden, die in dem Fall positiv sind. Störung kann auch durchaus positiv sein, weil in dem Fall die Verbuschung, also das Dominantwerden von bestimmten Pflanzenarten, die sonst diese Flächen übernehmen würden, verhindert wird. Das ist also eine permanente Störung, die da eingebracht wird. Und umgekehrt dann dieser Kalkboden, beziehungsweise der Boden insgesamt, der halt eine relativ geringe Fertilität hat, führt dazu, dass eben dort keine auch von den Pflanzenarten in dem Offenlandgebiet überhand nehmen kann und wir eine hohe Artenvielfalt haben. Also das mit der Beweidung finde ich ganz interessant, weil letztendlich ist das ja auch ein Eingriff in den natürlichen Kreislauf. Und ich finde es von der Argumentation her immer ganz spannend, weil bei mir kommt das immer so an, naja, das ist schon ganz lange so und deswegen wollen wir das erhalten. Man könnte ja auch sagen, nee, eigentlich das natürliche Gebiet ist hier eben ein verbuschtes Gebiet oder Wald oder was da langfristig entstehen würde. Deswegen macht es nichts, wenn wir jetzt hier keine Schafe mehr haben. Also da ist irgendwie, da sieht man einfach, dass der Mensch da so ganz mit drin ist in diesem ganzen System. Was der Mensch mit seinen Schafen. Das ist ganz wichtig und das war auch mit und ist nach wie vor einer unserer Schwerpunkte in den Biodiversitätsexploratoren, dass wir eben die menschliche Nutzung in den Mittelpunkt stellen. Wir wollen nicht in künstlichen oder ich möchte nicht sagen künstlichen Systemen, aber in irrealen Systemen arbeiten, wie zum Beispiel dann ungenutzte Systeme, die in irgendeiner Form jetzt hohe Artenvielfalt repräsentieren könnten, sondern wir wollen eben genau die menschliche Nutzung verstehen. Und das ist ja auch die Realität, in der wir leben. Und menschliche Nutzung ist nicht immer negativ. Ja. Es ist immer die Frage der Intensität, was passiert, wo beginnt dann die Übernutzung, wo sind diese Systeme dann eben nicht mehr flexibel genug, dass sie also resilient im Zustand verbleiben, in dem sie noch produktiv sein können, in dem die Funktionen noch so weit erhalten sind, dass es dann wirklich auch das Maximum an positiven Effekten gibt. Und das ist das, was uns hier besonders interessiert. Mhm. Ich habe noch eine allgemeine Frage, bevor wir vielleicht ein bisschen genauer noch besprechen können, was Sie hier konkret tun. Meine laienhafte Vorstellung ist, dass die Biodiversität zum Beispiel in den Tropen sehr viel höher ist als in kalten Zonen. Kann man das so allgemein sagen? Also, dass die Biodiversität in den Tropen wesentlich höher ist als in der gemäßigten Breite, gilt für fast alle Gruppen. Es gibt ganz wenige Tier- und Pflanzengruppen, bei denen das nicht so ist, aber generell kann man das für den Tieflandregenwald in den Tropen auf jeden Fall sagen. Wir haben in den Tropen ja auch dann Hochlandgebiete, wenn Sie nur an die Anden denken, die dann über ein paar tausend Meter rausgehen. In den oberen Gebieten nimmt die Artenvielfalt dann auch wieder ab. Das ist temperaturabhängig, aber in den Tieflandgebieten ist es sicherlich so, dass wir dort eine extrem hohe Artenvielfalt haben. Und das ist auch so das, was ja oft auch so zum, also außer dem Klimathema eigentlich ein Argument ist für den Schutz des Regenwalds, das ist dieser große Genpool, der eben da vorhanden ist. Genpool ist eine Sache, aber dann eben auch die Funktionen, die in den Systemen drinstecken, das wäre auch wieder eine ökosystemare Funktion, zum Beispiel CO2-Speicher, es wird ja sehr stark diskutiert, aber gerade der tropische Regenwald ist da sicherlich komplett unterschätzt worden, weil dort ist so viel an Photosynthese, an Produktion, an Biomasse, die dort täglich stattfindet, der CO2-Speicher, tropischer Regenwald ist wirklich unterschätzt worden. Da sind auch neuere Daten inzwischen wieder da, die zeigen, nachdem das dann zwischendrin immer mal wieder dann durch andere Methoden und durch dann zum Teil muss man auch sagen, durch andere Vorstellungen, wie man Interpretationen durchgeführt hat von Daten, sieht man doch sehr stark, dass der tropische Regenwald einfach ganz essentiell ist fürs Weltklima. Aber auf der anderen Seite würde ich jetzt denken, wenn im tropischen Regenwald eine Art ausstirbt, ist das nicht so schlimm, wie wenn in der Arktis eine Art ausstirbt. Weil prozentual ist es ja quasi viel weniger. Die Frage ist immer, was für eine Funktion hat diese Art eingenommen? Das heißt, man kann das wirklich nicht so allgemein sagen. Das ist wirklich schwierig zu sagen. Ja, Also das ist sicherlich, also man oder auch auf welcher Ebene man es selber auch betrachtet. Es wird sicherlich nicht so sein, dass dann das Aussterben einer Art zum Kollaps eines gesamten Systems führt. Und im tropischen Regenwald, vielleicht das auch als kleine Anmerkung, ist es eben auch besonders interessant zu sehen, dass man die richtig hochdiversen Gebiete, vor allem im Amazonas-Regenwald oder auch Darien, das ist der Regenwald zwischen Kolumbien und dann die Landbrücke Richtung Panama, hat man inzwischen festgestellt, dass die wirklich ganz hochdiversen Gebiete vermutlicherweise alle intensiv von Menschen besiedelt waren. Mhm. Und die hohe Diversität, die jetzt dort da ist, zum Teil, natürlich nicht ausschließlich, aber zum Teil auch da darauf zurückzuführen ist, dass das, was wir jetzt sehen, regenerierende Systeme sind, die eben gerade durch diese, in Anführungszeichen, Störung des Menschen die Heterogenität gewonnen haben und jetzt in der Regenerationsphase eben besonders viel Möglichkeiten bieten für Arten, dass sie dort für eine Zeit zumindest überleben. Ah ja, das heißt, das ist tatsächlich auch eine Geschichte, die man über die Zeit betrachten muss. Die muss man über die Zeit betrachten und auch die Intensität ist entscheidend. Ich meine, was hier auf der Schwäbischen Alb geschehen ist, die Beweidungstätigkeiten und oder auch dann das mehr extensive Nutzen von bestimmten Gebieten ist natürlich eine Sache. Die Frage ist dann die, wo kann man hingehen, wo gibt es die Grenze, bis dann die Übernutzung stattfindet und diese Systeme eben nicht mehr in ihrer Produktivität, Biomasse und in ihrer Funktionalität erhalten werden können. Okay. Gut, sprechen wir vielleicht ein bisschen darüber, was jetzt hier in diesem Exploratorium erforscht wird und wie Sie das machen. Also Sie haben ja schon gesagt, es gibt hier eben verschiedene Punkte, an denen beobachtet und gemessen und auch experimentiert wird. Können Sie das noch ein bisschen genauer erläutern? Wir haben ja zum einen die Biodiversitätsexploratorien als experimentell angesetzte Untersuchungen. Das heißt, es gibt hier Arbeitsgruppen, sehr viele Arbeitsgruppen, die ganz gezielt auch manipulieren, die sich zum Beispiel anschauen, jetzt nicht nur, was wächst wo, sondern wie verändert sich zum Beispiel Wachstum von Pflanzen unter ganz bestimmten Bedingungen. Zum Beispiel dann, was wir auch schon gesagt haben, diese Düngung ist für uns besonders wichtig, aber nicht die Düngung, die wir einbringen, sondern die Düngung, die hier durch die normale Landnutzung eingebracht wird, um zu sehen, was verändert sich denn dadurch. Da werden Experimente durchgeführt. Dann haben wir jetzt ein neues Set von Experimenten, bei denen gab es schon Pilotexperimente auch dazu. Was verändert sich zum Beispiel, wenn sich hier abiotische Parameter wie zum Beispiel Feuchtigkeit und dann auch Temperatur verändern? Dort werden Experimente durchgeführt, in denen dann bestimmte Gebiete überdacht werden, gesehen wird, dass man dort manipulativ die Feuchtigkeit verändert, schaut, wie wirkt sich das dann auf die Vegetation aus, aber wie wirkt sich das dann auch auf die Bodenfauna aus, auf die Funktionen und die Prozesse, die im Boden ablaufen, um wirklich das gesamte System in seinen Prozessen zu verstehen. Das wären also Beispiele für die Experimente. Es gibt noch sehr viele weitere Experimente. Die Exploratorien haben eben momentan, wir sind circa 360 Leute, die hier arbeiten. Es gibt einen riesigen Strauß von unterschiedlichsten Dingen. Vielleicht kann ich so umfassen, das geht wirklich von der Bodenbiologie und sowas bis dann die großen Monitoring-Projekte, die sich dann Langzeitauswirkungen auf die biologische Vielfalt anschauen, sodass die getriggert werden bzw. bewirkt werden, dann auch über Veränderungen, sowohl in den Nutzungsintensitäten als eben auch in den abiotischen Faktoren, Feuchtigkeit und Temperatur. Das heißt, diese 360 Leute, die hier arbeiten, sind wahrscheinlich auch aus ganz unterschiedlichen Disziplinen, also Geologen, Biologen. Ja, sind sehr viele unterschiedliche. Die meisten sind Biologen, aber eben mit einem sehr stark interdisziplinären Ansatz auch dahingehend. Wir haben zum Beispiel eine Arbeitsgruppe, die beschäftigt sich mit der Zusammensetzung von Pilzen im Boden. Das ist eine sehr komplexe Angelegenheit in den meisten Fällen. Kann man das morphologisch, also jetzt vom Ansehen her, gar nicht bestimmen, sondern das muss alles auf molekularer Methodik beruhen. Es werden zum Beispiel dann Bodenproben genommen, bei denen dann nachgeschaut wird, was für Profile bekommt man zum Beispiel, was DNA- und RNA-Profile angeht. Also das ist schon auch eine sehr abstrakte Seite, die nur möglich ist, weil man inzwischen durch die Methoden, durch die modernen Methoden wirklich daran rankommen kann an Bereiche, die für uns früher komplett unzugänglich waren, da also der Bereich der Ökologie, als man damals noch die Käfer und die Gänseblümchenzähler hatte, wenn ich das mal so sagen darf, wobei ich da auch sagen muss, das ist auch nach wie vor ein ganz wichtiger Punkt, dass man überhaupt erstmal weiß, was da ist, aber bei vielen Dingen haben wir erst jetzt durch moderne Methodik die Möglichkeit bekommen, daran zu kommen. Ja, und also das war am Anfang auch schon so meine Vorstellung, dass es hier halt überall diese abgesteckten Quadratmeter gibt, wo man dann die Pflanzen zählt. Aber das ist eben nur ein Aspekt dann. Ja. Ein ganz wichtiger Punkt ist hier auch, dass wir schauen, was passiert jetzt eigentlich, wenn wir bestimmte Funktionen dort in den Systemen so verändern, dass wir einen Teil zum Beispiel der Vegetation einer erhöhten Herbivorierate aussetzen, einen anderen Teil der Vegetation als Kontrolle nehmen und dort sehen, was hier unter natürlichen Bedingungen, also unter den Landnutzungsbedingungen stattfindet. Wie wirkt sich das auf die Fortpflanzungsfähigkeit der Pflanzen aus? Wie sieht die Samenproduktion aus? Und sowas, wie kann man sich die Biomassenproduktion auch anschauen von den Pflanzen? Was sind die Auswirkungen, die solche Veränderungen in den Prozessen nach sich ziehen? Also die Natur ist ja immer so ein bisschen schwierig, was Experimente betrifft, weil die Wiederholbarkeit von Experimenten oft nicht so ganz gegeben ist, wie man das jetzt sich bei einem physikalischen Experiment vielleicht vorstellen kann oder einem chemischen Experiment. Zum einen das und zum anderen hat man ja wahrscheinlich auch viele Querwirkungen und Störeinflüsse, die man halt nicht so ganz in den Griff kriegt. Also ich habe jetzt vorhin gedacht, als Sie erzählt haben, dass Sie bestimmte Flächen überdecken, um zu gucken, wie sich da weniger Niederschlag auswirkt. Das hat ja wahrscheinlich in irgendeiner Form dann auch Auswirkungen auf die Sonneneinstrahlung. Diese, das heißt, man kann das nur zusammen beobachten letztendlich. Man kann es nur zusammen beobachten und das ist genau der Vorteil der Biodiversitätsexploratorien. Dadurch, dass wir so viele unterschiedliche Disziplinen haben, die hier zusammenkommen und auch unterschiedliche Datensätze, die von unterschiedlichen Arbeitsgruppen dann auch in Kooperation erarbeitet und dann ausgetauscht werden, haben wir die einzigartige Chance, dass wir viele von diesen Faktoren erfassen können. Und ein weiterer ganz großer Vorteil ist auch daran, wir haben ja pro Exploratorium 100 Untersuchungsflächen, 50 im Wald und 50 im Grasland. Und wir haben bei der Auswahl der Untersuchungsgebiete großen Wert darauf gelegt, dass wir sogenannte Replikas haben. Dass wir zum Beispiel jetzt, wenn wir vergleichen wollen, einen Fichtenmonokultur und sowas mit einem Buchenmischwald, dass wir eben nicht nur ein Fichtenwaldstück haben und eben einen Buchenmischwald, sondern dass wir dort Replikas haben, um das statistisch auch diese unterschiedlichsten Faktoren zumindest so rausmitteln zu können, dass wir sehen können, was sind denn die wichtigsten Faktoren, die dort eine Rolle spielen. Und sowas auch, wenn jetzt in einem Untersuchungsgebiet zum Beispiel der eine Faktor stärker wirkt als ein anderer Faktor. Und das ist auch, finde ich, ein ganz großer Vorteil hier davon, der in den meisten vorausgegangenen Untersuchungen wenig berücksichtigt wurde oder auch konnte. Weil wir müssen natürlich auch sagen, wir haben halt eine einzigartige Möglichkeit bekommen, auch in einer Dimension zu arbeiten, die also in der Biodiversitätsforschung bis jetzt in Deutschland sicherlich noch nicht da gewesen ist. Mhm. Und das haben wir wirklich der irgendwie auch großartigen Unterstützung durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft zu verdanken. Ja, das heißt, statistisch ist das hier auch ganz interessant, was Sie hier tun. Oh ja. Okay. Wir haben auch, das muss man auch dazu sagen, eben jetzt in dem Fall sehr viel in die Infrastruktur investiert. Wir haben also ein eigenes Datenbankmanagement. Es werden auch dann spezifisch Programme auch aufgebaut. Es werden gemeinsame Analysen vorgenommen, sowas von den Daten. Die werden dann auch zugänglich gemacht, sodass dann auch andere Arbeitsgruppen auf die Daten zugreifen können. Also die Idee ist wirklich dahinter, dass das jetzt hier kein geschlossenes System ist, bei dem dann ein paar Arbeitsgruppen eben das Glück haben, in den Biodiversitätsexploratoren arbeiten zu können, sondern das ist so angelegt, dass es wirklich ganz nach außen getragen werden soll und so ein Modell Charakter haben und eben auch idealerweise dazu führen, dass auch von außen weitere Arbeitsgruppen sich hier das als Plattform, also als eine wirkliche Wissenschaftsplattform auch langfristig zunutze machen können. Mhm. Ist das auch international herausragend? Es gibt ähnliche Projekte. Ich würde aber sagen, im Vergleich mit anderen Projekten haben wir es hier zumindest in dem Bereich hier, was wir in Deutschland aufgebaut haben, wirklich geschafft, mit diesen Exploratorien nochmal eine weitere Qualität dazuzufügen. Mhm. Das ist wirklich etwas, was durch die Standardisierung, durch die Menge der Flächen, durch den experimentellen Ansatz, durch diese Interdisziplinarität schon deutlich ein Alleinstellungsmerkmal der Exploratorien momentan sind. Es gibt natürlich auch andere Bestrebungen, auch europaweit, weltweit, was auch absolut wichtig ist. Ich meine, wir können sicherlich nicht die Welt erklären, und so die drei Exploratorien hier in Deutschland. Wir sind auch extrem daran interessiert und haben auch sehr viele Verbindungen zu den anderen internationalen Projekten und sind dabei, die auch weiter auszubauen. Aber es ist eine sehr schöne Möglichkeit auch zu zeigen, dass man wirklich hier mit einem bestimmten Aufwand auch nochmal ein Stück weitergehen kann. Ja, ja. Okay, hier in dem Raum hängt jetzt eine Karte von dem, wie nennt man diese einzelnen Punkte, wo gemessen wird? Das sind unsere sogenannten EPs, die Experimental Plots, also Experimentierplots. Also die sind jetzt hier eingezeichnet und das sind eben 100 Stück und die sind verteilt in einem Gebiet so ungefähr 15 mal 15 Kilometer, so ganz grob formuliert, oder 20 mal 20. Wie groß sind diese einzelnen Plots selber? Es kommt wieder darauf an, so ist der Kernplot, so das Wald ist 100 mal 100 Meter und Wiese ist 50-50. Ah ja, aber, doch so groß, okay. Ja. Mhm. Das sind aber nur die Kernbereiche, also das kommt immer dann darauf an, wir haben ja viele auch Prozesse, die ablaufen und so, so wesentlich größere Auswirkungen haben. Wir arbeiten zum Beispiel ja auch mit Tieren, die in ihrer Mobilität sich sicherlich nicht auf 50-50 beschränken oder auf 100-100 Meter und haben dort jetzt auch Möglichkeiten, dass wir Daten extrapolieren können und dann auch über bestimmte Verfahren auch uns anschauen können, was passiert denn eigentlich in der gesamten Gebietskulisse. Also das ist auch die Idee, die dahinter steckt, dass wir jetzt sehen wollen, dass wir von den Initialplots auch in die Fläche gehen. Mhm. Aber das sind die Plots, die auf jeden Fall dann für die Manipulationen und eben auch für die langfristige Planung das Skelett darstellen von den Exploratorien. Und bei der Größe haben Sie dann eben auch die Chance, also bei der Größe und der Anzahl haben Sie die Chance, dass dann eben auch in einem solchen Gebiet ein Fuchsbau ist oder halt größere Tiere dann auch zu Hause sind. Sicherlich nicht auf dem Plots alleine. Also die Plots sind sicherlich erstmal für uns, man kann sich so als Skelett vorstellen. Also von den Plots wissen wir eben sehr, sehr viel. Da kennen wir die Bodenzusammensetzung, da kennen wir die Vegetation, die auch regelmäßig immer wieder dann im Zensus angeschaut wird. Was verändert sich da eigentlich? Da haben wir die Möglichkeiten dann auch über Langzeiterfassung von Insekten und was wir auch machen über Vögel und über Fledermäuse eine Vorstellung davon zu bekommen, was ist in diesem Bereich dieser Gebietskulisse los? Ob in dem, also in dem Plot selber, um die in die Gesamtkulisse mit reinzustellen, also gerade wenn Sie erwähnen, Fuchsbauten etc. und sowas, da haben wir jetzt in dem Plot selber keinen Fuchsbau mit dabei, aber durch den Einschluss und sowas des Gebietes um den Plot herum, über die Informationen, die wir dort haben, haben wir über Extrapolation, haben wir die Möglichkeit, das in das Gesamtkonzept mit einzupflegen. Ja. Und wie genau nehmen Sie dann einen so einen Plot auf? Kennt man jeden Baum, der in diesem 100 mal 100 Meter großen Gebiet steht? Weil jeden Grashalm wird man nicht zählen können, aber von den größeren Bäumen, die könnte man ja vielleicht noch komplett erfassen. Das ist momentan in Bearbeitung und das ist einer der Ideen dahinter, dass wir wirklich von den ganzen Plots dann die ab einer bestimmten Größe Baumartenzusammensetzung kennen, Dichte auch kennen. In vielen Bereichen haben wir schon sehr viele Grunddaten darüber. Nicht nur das, wir haben jetzt auch die Möglichkeit über dreidimensionale Rekonstruktion der Gesamtstruktur des Waldes, auch über LIDAR-Daten eine Vorstellung davon zu bekommen, nicht nur wo stehen Bäume in der Fläche, sondern wie sind die auch dreidimensional strukturiert, also wie sieht es jetzt mit dem Kronendach aus, also wo gibt es Lücken im Kronendach, da kann man dann wieder Rückschlüsse ziehen und so, wie viel Sonnenlicht kommt noch auf den Boden und so, wie wirkt sich das auf die Vegetation im Unterwuchs aus, etc., etc. Nutzen Sie auch Simulation im weitesten Sinne? Treffen Sie Vorhersagen? Also Modellierung ist sicherlich ein ganz wichtiger Punkt. Wir brauchen erstmal die Grunddaten dazu, aber jetzt fangen wir schon an, auf unterschiedlichen Ebenen auch mit Extrapolation zu arbeiten, indem wir uns dann anschauen, was passiert oder wenn wir jetzt bestimmte Muster nehmen, was kann man als Vorhersage machen, wie das in anderen Gebieten vom Exploratorium aussieht, wenn sich etwas verändert. Was wir jetzt auch gemacht haben, was ganz interessant ist, wir haben uns mal die Vögel angeschaut und die verbunden mit unterschiedlichen ökologischen Parametern und auch Strukturparametern aus dem Wald zum Beispiel und haben uns überlegt von Jahr zu Jahr, was erklärt denn jetzt die Vogeldiversität am besten und haben festgestellt, dass man wirklich Langzeitdaten darüber braucht, weil wenn man sich das von Jahr zu Jahr anschaut, dadurch, dass so viele Fluktuationen durch unterschiedlichste Faktoren bewirkt wird, dass man dort jedes Jahr eigentlich momentan zumindest noch auf andere Faktoren kommt, die dominant sind. Also in einem Jahr ist es die Dichte des Unterwuchses, das mitbestimmt oder ein bestimmender Faktor ist und erklärt uns das, warum bestimmte Vogelarten jetzt in bestimmter Häufigkeit in bestimmten Bereichen vorkommen. Und im nächsten Jahr ist es ein anderer Faktor. Das zeigt uns eben ganz deutlich, dass wir zwar schon sehr viele Hintergrundinformationen haben, dass wir aber diese Faktoren noch wesentlich besser verstehen müssen, um sehen zu können, was treibt eigentlich dieses System. Oder gerade vor kurzem haben wir uns auch angeschaut Zecken, was ja für die Schwäbische Alb auch wieder ganz spannend und interessant ist und hat sich herausgestellt, wenn man sich die Verteilung der Zecken anschaut, und das dann korreliert mit der Vegetation, also welche Vegetationselemente sind denn jetzt eben besonders für Zeckenintensität oder wo sind besonders viele Zecken verantwortlich, stellt sich es raus über die 4 Jahre betrachtet oder 3 Jahre betrachtet, dass insgesamt das Klima eigentlich der treibende Faktor ist für Abundanz von den Zecken und weniger die Vegetation. Die Punkte, die Sie jetzt geschildert haben, da geht eigentlich daraus hervor, dass es einfach ganz viele Dinge gibt, die man irgendwie noch nicht weiß. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Sie wahrscheinlich nach der Auswahl der Flächen auch schon so einiges an Überraschungen erlebt haben, so in die Richtung, dass man irgendwie gedacht hat, in dem Gebiet gibt es bestimmt ganz viele Vögel von dieser Art oder so und dass man hinterher gemerkt hat, ups, nee, das stimmt ja gar nicht. Wir haben da irgendwie eine Randbedingung gar nicht betrachtet oder sowas. Fällt Ihnen da gerade irgendwie spontan was ein? Buchfink, ich meine, jeder kennt den Buchfinken und ich meine, man denkt ja erstmal Buchfink ja in irgendeiner Form mit, gerade mit Buchenwald assoziiert und wir sind da rangegangen und haben uns die Gedanken darüber gemacht und wollten gerne mit der Fragestellung, inwiefern wirkt sich jetzt unterschiedliche Lebensraumqualität auf die Aktivität vom Buchfinken aus? Wir haben uns beschäftigt, angeschaut Buchenwald gegen Koniferen, das waren in dem Fall Fichtenschonungen und hatten die Vorhersage, gut, der Buchfink allein von seiner Ernährungsgrundlage, von was er sich hauptsächlich ernährt, sollte eigentlich bevorzugt in dem Buchenwald vorkommen. Und nicht nur das, es gibt die sogenannte Telemetrie, also die Möglichkeit, dass man Tiere mit einem kleinen Sender versieht und dann sich anschaut, wo hält sich denn das Tier bevorzugt auf, wie groß sind die sogenannten Aktionsräume, also wie viel Strecke legt er jetzt zum Beispiel jeden Tag zurück und so, um zu seiner Nahrung zu gelangen, wobei man dann immer davon ausgeht, je mehr er sich bewegen muss und je mehr er fliegen muss, desto mehr Energie gibt er aus und desto mehr Nahrung muss er natürlich aufnehmen, um diese Energie wieder wegzumachen und je mehr er fliegt, desto mehr zeigt sich, dass das eventuell ein Gebiet ist, das mit relativ wenig Nahrung versehen ist und da haben wir die Hypothese gehabt, dass der Buchfink möglichst im Buchenwald die kleineren Home Ranges haben sollte und eben nicht im Fichtenwald. Und es ist genau das Umgekehrte rausgekommen. Okay. Wir haben festgestellt, dass der Buchfink sich bevorzugt und mit sehr kleinen Home Ranges im Fichtenwald aufhält. Und das hat also erstmal für große Überraschung gesorgt. Nach näherem Nachdenken, belegen können wir es natürlich noch nicht 100%, aber nach näherem Nachdenken kommen wir da aber wieder auf unsere Ursprungsfrage raus. Warum ist die Schwäbische Alb eigentlich so ein extrem interessantes Gebiet? Sie ist eben sehr heterogen, sie ist sehr kleinräumig und inzwischen sind wir davon überzeugt, dass eine Mischung aus Faktoren da eine Rolle spielt, dass der Buchfink wahrscheinlich davon profitiert, dass er zum einen wahrscheinlich in diesen Fichtenschonungen wesentlich besseren Schutz vor Prädatoren hat, weil welcher Greifvogel möchte da schon durch die Fichte durchbrechen und sich da eine Buchfink holen und das sticht und ist sehr unangenehm, auch alles sehr dicht, dass der Buchfink wahrscheinlich die Fichtenschonung als Deckung nutzt gegen Prädatoren und gleichzeitig auch immer noch die Möglichkeit hat, weil die Distanzen zwischen den Gebieten sehr gering sind, sich dann den Buchenwald als Nahrungsressource weiterhin in den Home Ranges mit drin behält. Mhm. Das heißt, hier sollte der Buchfink besser Fichtenfink heißen. Ja, oder eben beides. Und so er nutzt sozusagen das menschengemachte heterogene Muster für sich optimal aus und hat da eine bessere Möglichkeit, sowohl Prädationsschutz als eben auch gleichzeitig Nahrungssuche miteinander zu kombinieren in beiden Habitaten. Ja. Okay, wir wollen ja gleich noch ein bisschen rausgehen. Was müssen wir denn noch so an Grundlagen wissen über die Schwäbische Alb, über die Tiere und Pflanzen? Brauchen wir da noch irgendein Vorwissen? Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist auch noch, dass die Biodiversitätsexploratoren ja auch so angelegt sind, dass sie davon leben, dass die Interaktion mit der lokalen Bevölkerung gegeben ist. Weil wir wollen ja auf jeden Fall nicht nur verstehen, jetzt aus einem akademischen Gesichtspunkt her, wie hier die Systeme funktionieren, sondern wir sind ja besonders daran interessiert an der menschlichen Nutzung. Wie funktioniert so etwas? Wir sind vor allen Dingen auf die Mitarbeit angewiesen, all derjenigen, die uns das Land zur Verfügung stellen, um die experimentellen Plots dort aufzubauen. Das ist nicht immer eine einfache Sache. Ich meine, das ist zwar von außen betrachtet, das ist nur ein kleines Stückchen, aber das bedeutet für jeden, der eine Wiese bearbeitet zum Beispiel, dass da halt ein Zaun drin steht und sowas, in dem dann unsere Klimastationen drin stehen. Es bedeutet im Wald vor allen Dingen dann auch Befürchtungen erstmal zu reduzieren, dass wir durch die Aktivitäten dort zum Beispiel Wild vertreiben oder in irgendeiner anderen Form als Störfaktor wirken. Also das ist ein ganz wichtiges Anliegen auch der Biodiversitätsexploratorien, dass wir die Zusammenarbeit mit der lokalen Bevölkerung nicht nur für die Aufklärung, aber eben auch dann, um zu sehen, wie wird was denn bewirtschaftet, da sind wir unbedingt darauf angewiesen. Und wir wollen eben auch sehr gerne Daten, Erfahrungen, die wir hier machen, Ergebnisse dann auch in die Bevölkerung zurückspielen, sodass die auch eine Vorstellung davon bekommen und haben da eigentlich sehr viele auch positive Erfahrungen gehabt. Mhm. Einen wichtigen Punkt haben Sie jetzt noch angesprochen. Dadurch, dass Sie diese Plots einrichten, da einen Zaun aufstellen und eben auch hingehen und irgendwelche Messungen machen, beeinflussen Sie natürlich die Messung selber auch. Die Beeinflussung der Messung versuchen wir so minimal wie möglich zu halten. Wir haben auch hier in der Logistik, die vorhin schon mal erwähnt, unsere Datenbanken, die besonders wichtig sind. Wir haben hier auch insgesamt recht gute Struktur, weil wir ein Gesamtkonsortium haben und das dazu führt, dass wir auch Mittel und Wege finden, dass es so gut koordiniert werden kann, dass jeder, der auf den Exploratoren arbeitet, sich so einbringen muss und auch genau weiß, da darf ich hinlaufen, da darf ich nicht drauf treten und sowas. Da sind Untersuchungsflächen, die sich zum Beispiel mit Bodenqualität beschäftigen und das ist alles genau über eine Koordinationsstelle auch ausgearbeitet. Also wir haben für all diese Experimentierplots, die man von außen erstmal als nur Fläche sieht, da sieht man die, klar, den eingezäunten Bereich mit der Klimastation da drauf, aber das meiste, was an Markierung da ist, ist unterirdisch, dass man die Nutzung durch den Menschen, durch den jeweiligen Landwirt oder Forstwirt eben nicht beeinträchtigt. Das ist ganz intensiv abgesprochen und da muss sich auch jeder dran halten und das sind die Experimentierflächen zugewiesen. Da wird sehr viel Wert drauf gelegt, dass wir eben nicht die Schwierigkeit haben, dass die Flächen zertrampelt werden. Mhm. Und diese Flächen sind im Wald und auf Grünflächen. Das heißt, sie haben jetzt keine Flächen, wobei so große Flächen gibt es hier gar nicht. Ich wollte gerade sagen, irgendwie Wasser, aber 100 mal 100 Meter Wasser hat man ja hier nicht. Wasser haben wir nicht und wir haben auch, ganz wichtig, wir haben keine jetzt landwirtschaftlich genutzten Flächen, die jetzt mit zum Beispiel Mais bestanden sind oder mit Weizen etc., sondern ganz dezidiert, wir mussten uns da einen Schwerpunkt auch setzen. Das ist einfach ab einem bestimmten Punkt nicht nur die Logistik, sondern eben auch, was kann man wirklich jetzt wirklich gut machen mit den standardisierten Verfahren, und haben uns dann Wald und Grünland darauf geeinigt, aber keine intensiv landwirtschaftlich bewirtschafteten Flächen. Die sind nicht mit dabei. Und ganz felsige Flächen fallen damit auch weg. Das ist wichtig, ist eben die menschliche Nutzung. Okay. Das war das Entscheidende. Gut, jetzt haben wir ja schon eine ganze Menge zu den Hintergründen der Biodiversitätsforschung erfahren und haben vielleicht auch schon eine ungefähre Vorstellung, was uns draußen erwartet. Und jetzt gehen wir eben in das Exploratorium und schauen uns an zwei verschiedenen Stellen an, was dort gemacht wird. Mein Gesprächspartner ist Dr. Sven Renner und wie immer, wenn wir draußen unterwegs sind, ist natürlich die Tonqualität nicht ganz so gut wie drinnen. Diesmal kam auch dazu, dass es geregnet hat, das werdet ihr auch in der Aufnahme einfach hören. Also wir sind jetzt hier draußen angekommen. Das, was man im Hintergrund hört, ist der Regen, der auf das Blätterdach regnet. Und wir stehen jetzt hier vor einem größeren Metallturm. Und jetzt spreche ich mit Sven Renner. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter auch im Institut für experimentelle Ökologie und der Manager des Exploratoriums Schwäbische Alb. Das heißt, für die ganze Koordination und Hintergrundarbeiten für die 360 Mitarbeiter, die im Exploratorium sind, zuständig, dass alles läuft. Und was sehen wir jetzt hier? Hier sehen wir einen Messturm. Wir haben bis jetzt nur einen. Wir werden irgendwann zwei haben. Wir stehen jetzt hier in einem Buchenwaldplot, der schon etwas älter ist. Und dieser Messturm ist genau dafür da, dass wir halt in verschiedenen Höhenstraten die Temperatur, Niederschlag, Einstrahlung und so weiter messen können. Das gleiche wollen wir dann auch in einem Fichtenwald irgendwann demnächst machen, in absehbarer Zeit, wo dann genau die gleichen Parameter gemessen werden, sodass wir dann halt zumindest punktuell einen Vergleich zwischen Fichten- und Buchenwald machen können. Wir haben auf jedem dieser 100 Plots auch eine extra kleine Klimastation, wo dann die Temperatur in verschiedenen Höhen und im Boden an verschiedenen Tiefen gemessen wird und die Luftfeuchtigkeit. Und auf 10 Plots bisher wird dann auch der Niederschlag gemessen und auch die Einstrahlung. Und das passiert dann kontinuierlich. Das heißt, es werden kontinuierlich Messwerte aufgenommen und die werden dann in unsere Datenbank eingespielt wieder. Und das ist dann auch in den anderen beiden Exploratorien genau gleich. Wie hoch ist dieser Turm? Dieser Turm ist jetzt 40 Meter hoch, das heißt, er geht knapp auch über die Baumkrone hinaus. Und das ist natürlich auch Sinn der Sache, dass wenn die Einstrahlung der Sonne über der Baumschicht gemessen werden kann und dann auch im Wald als Vergleich. Okay. Okay, also wir sind jetzt hier an einer Ecke von einem der Plots. Für mich sieht das jetzt erstmal aus wie ein ganz normaler Wald. Und soweit ich sehen kann, ist das ja auch nicht irgendwie eingesperrt. Das heißt, im Prinzip können hier auch Wanderer und Hunde und was sonst noch hier durchkommt, einfach passieren. Genau, also wir stehen jetzt schon auf dem Plot und es ist halt 100 mal 100 Meter groß. Und die Idee hinter der Sache ist ja auch, dass die Nutzung des Waldes in diesem Falle ganz normal weitergeht. Dass halt zum Beispiel auch die Jäger hier drauf gehen, dass die Wildschweine durchgehen können, dass der Förster auch seine Nutzung ganz normal macht. Wir bitten also auch die Förster, nicht diesen Waldplot aus der Nutzung rauszunehmen, sondern dass ganz normal weitergearbeitet wird, wie das in deren Jahresplanung drin ist. Und die Bäume hier sind jetzt hauptsächlich Buchen. Wie alt sind die so ungefähr? Wir stehen hier jetzt auf diesem Buchenplatz, der ist ungefähr 90 Jahre alt und man sieht halt, es ist ein Altersklassenwald, das heißt, die Bäume sind alle mehr oder weniger gleich alt. Es gibt zwar auch Unterwuchs, der relativ jung ist, aber die Hauptbaumart Buche in dem Fall ist halt mehr oder weniger 90 Jahre alt. Und den Klimaturm haben wir jetzt gerade schon passiert. Was wird denn hier sonst noch an Messungen gemacht? Hier finden halt alle Experimente und Messungen statt, also zum Beispiel auf diesem Plot, wie auf allen 300, wird regelmäßig fünfmal im Jahr werden die Vögel aufgenommen, die hier vorkommen, dann werden zweimal im Jahr die ganzen Fledermäuse aufgenommen, wir zählen, da kommen wir gleich auch nochmal hin, die Insekten, die hier vorkommen, also die werden gefangen und dann bestimmt, welche Art das ist und wie viele von einer Art vorkommen. Weitere Sachen sind, dass halt Bodenproben genommen werden und die haben sehr viele Funktionen oder sind für sehr viele Arbeitsgruppen zuständig. Eine Sache ist, dass dort geguckt wird, welche Pilze zum Beispiel im Boden vorkommen, Mykorrhiza in dem Falle oder auch andere Mikroorganismen, wie die Diversität auf den einzelnen Plots ist. Dann ein großer Teil im Wald vor allen Dingen ist auch, dass wir feststellen, wie sich Totholz zersetzt und welche Faunenzusammensetzung und Pilzzusammensetzung in der Abhängigkeit der Landnutzung für die Zersetzung des Totholzes zuständig ist. Und da auch nicht nur Totholz, das irgendwo rumliegt, sondern halt spezifisch dann auch auf dem Boden Totholz, stehendes Totholz und Totholz, das in den Baumkronen vorkommt. Da gibt es auch die Theorie, dass halt unterschiedliche ja, Arthropodenarten zum Beispiel am Boden ganz anders das Holz zersetzen als in der Baumkrone. Mhm. Da ist es auch sehr wichtig mit dem Totholz zum Beispiel. Wir haben aus dem Hainich damals genetisch identische Baumstämme in alle drei Exploratorien gebracht. Von 13 verschiedenen Arten, die halt auf bestimmten Plots ausgebracht wurden. Und da geht es natürlich dann auch darum bei der Zersetzung, dass die Stoffflüsse zwischen Boden, Totholz, Baumkrone und über der Baumkrone sozusagen auch erfasst werden. Das heißt, wenn zum Beispiel regnet, versuchen wir halt zu messen, welche Stoffflüsse an einem Baumstamm runterkommen, nicht Natrium, Stickstoff und Phosphat. Und wie sich das dann, wenn es durch den ganzen Wald durchgeht, von oben nach unten, wie sich die Zusammensetzung dieser Nährstoffe ändert. Okay, das hier ist ja jetzt ein bewirtschafteter Wald. Das heißt, wenn das jetzt hier ein Naturschutzgebiet wäre, in dem man gar nichts machen würde, würde der Wald deutlich anders aussehen, oder? Das kann man nicht unbedingt so sagen. Das kommt darauf an, wann im Prinzip das Naturschutzgebiet eingerichtet wurde. Wir haben auch Plots, die in Naturschutzgebieten sind, aber da kommt es natürlich immer auf die Naturschutzgebietsverordnung drauf an, was die besagt, was in dem Wald gemacht werden darf und was nicht. In Deutschland ist es ja so, dass grundsätzlich eigentlich jeder Quadratmeter Wald erstmal gemanagt wird oder irgendwie bewirtschaftet wird. Und wenn es heißt, okay, es darf nur Brennholz gesammelt werden oder es darf nur gejagt werden, das ist ja auch eine Art von Nutzung. Und das ist in der Regel auch in den Naturschutzgebieten erlaubt. Man würde, wenn man ein Naturschutzgebiet ganz aus der Nutzung rausnimmt, was ja auch teilweise vorkommt, würde man langfristig, also vielleicht in Jahrzehnten oder Jahrhunderten, einen Unterschied sehen. Und das ist auch so hier, wir haben jetzt hier zum Beispiel einen Plot, der nicht unter Naturschutz steht und man sieht halt, dass man sehr viele, sehr schlanke Buchenbäume hat, die halt sehr dicht beieinander stehen. Es gibt auch andere Waldtypen, die seit 100, 150 Jahren nicht mehr aktiv oder intensiv genutzt werden. Das ist zum Beispiel der Altenberg hier in der Nähe. Da sieht der Plot oder die Waldstruktur ganz anders aus. Da hat man große Buchenbäume, die Überständer bilden teilweise und sehr viel Unterwuchs an einigen Stellen. An anderen Stellen hat man gar keinen Unterwuchs. Das heißt, die Struktur dieses Plots ist komplett anders als die, die wir jetzt hier vor uns sehen. Kann man irgendwas sagen? Was ist das Besondere an so einem Buchenwald? Was kommt hier so vor an weiteren Pflanzen und Tieren? Das Besondere am Buchenwald ist erstmal, dass im Vergleich jetzt zu anderen Waldtypen, Kiefernwald oder einem Mischwald, den wir auch in den Plots haben, dass er erstmal, was die Tiere oder zumindest die Vögel angeht, auch die Fledermäuse erstmal artenärmer ist. Das heißt, also wenn man jetzt zum Beispiel hier in diesem Buchenplot steht, der relativ mittelalt ist, würde ich mal sagen, hat man eine andere Artenzusammensetzung und generell weniger Arten als in einem Buchenplotz, der sehr jung ist oder in einem Fichtenplotz oder in einem Mischwald. Okay. Wir haben auch einen Fichtenplot, wo wir grundsätzlich erwartet hätten, dass halt die Krautschicht sehr artenarm ist. Aber wir haben einen Plot, wo halt die höchste Artenzahl festgestellt wurde in der Krautschicht. Das liegt wahrscheinlich daran, dass dieser Fichtenplot vorher eine Wiese war, wo halt immer noch die Arten dort vorhanden sind. Die ursprünglichen Arten und jetzt vielleicht langfristig irgendwann mal aussterben werden, aber halt eine ganz neue Nutzung im Moment ist. Was auch wieder darauf hinweist, dass halt die Historie der Landnutzung ganz wichtig ist in dem Projekt, dass wir das halt müssen wissen oder dass es auch ein Faktor ist, der erklärt, warum an bestimmten Stellen relativ viele Arten da sind oder auch nicht. Ja, und nochmal zum Verständnis, Fichte ist das, was oft angepflanzt wird zur Nutzung, weil das besonders schnell wächst, oder? Das ist oft der Fall, dass halt Fichte vom Forst angepflanzt wurde, weil es halt schnell wächst und dann auch relativ schnell genutzt werden kann. Bei Buche ist es so, die wächst halt deutlich langsamer. Das heißt, der Ertrag kommt auch erst deutlich später für den Forst erst wieder rein. Und das ist natürlich eine ökonomische Fragestellung, wenn der Forst Geld machen muss, was teilweise auch der Fall ist, dass dann natürlich tendenziell dann die Fichte häufiger angepflanzt wird. Ja. Wir haben jetzt hier ein DIN A4-Blatt mit einem eingezeichneten Quadrat vor uns, das eben diesen Plot abbildet. Was sehen wir denn da drauf? Genau, das ist ein sogenannter Plotchart. Das haben wir für jeden dieser 300 Plots im Exploratorium angefertigt, wo ganz genau eingezeichnet wird, auf wenige Zentimeter genau, wo welches Teilprojekt Monitoring oder Experimente durchführt. Und hier kann man jetzt zum Beispiel sehen, drumherum ist ein Balken auf 100x100 Meter dargestellt oder ein Quadrat, wo zum Beispiel die Fledermausmonitoren nachts langlaufen, wo sie halt die Fledermäuse aufnehmen mit den Bat-Detektoren. Dann gibt es ein anderes, ein zentrales Quadrat. Dort, werden wir auch gleich nochmal genauer hören, ist unser Ausschlussexperiment, wo ein Zaun aufgestellt wurde und wo die Klimastation drin steht, dass sie halt geschützt ist, erstens vor Wild, zweitens aber dann auch, wie gesagt, ein Ausschlussexperiment, wo dann auch ähnlich wie mit den Vögeln und Fledermäusen, was wir heute schon mal hatten, wo Tiere, in dem Fall halt Wild, Wildschweine, Rehe und so weiter ausgeschlossen werden, dass man halt sehen kann, wie wirkt sich die Aktivität des Wildes auf die Krautschicht aus, das heißt, wie schnell wächst es nach. Und da gibt es auch noch andere Sachen, also zum Beispiel Rückegassen sind auch eingezeichnet oder auch dann die Bodenprobenstellen, dass halt jeder Forscher wirklich genau eine Fläche zugewiesen gekriegt hat, dass kein Teilprojekt insgesamt dann dort sich ins Gehege kommt, wenn zum Beispiel eine Bodenprobe genommen wurde, dass nicht an der gleichen Stelle ein Jahr später nochmal die gleiche Bodenprobe genommen wird, weil das natürlich die Projekte beeinflussen kann oder die Ergebnisse beeinflussen kann. Und wir haben jetzt hier genau direkt vor uns haben wir ein natürliches Totholz, was halt vor mehreren, ja, wahrscheinlich 5 bis 10 Jahren umgefallen ist. Dort finden auch gleich Experimente statt. Da wird geguckt, man sieht hier so, es sind ganz normale Plastikrohre, die dort reingesetzt wurden. Und da wird dann in regelmäßigen Abstand einfach die CO2-Ausdünstung gemessen, wie groß sie halt in regelmäßigen Abständen ist. Beziehungsweise wir haben hier auch eine kleine Falle, wo dann geguckt wird, welche Tiere kommen aus dem Totholz hinaus, um festzustellen, welche Zersetzer, Arthropoden in dem Falle, zersetzen wirklich dieses Totholz. Also man sieht hier so einen Plastikbehälter mit so einem durchsichtigen Deckel. Ist da irgendeine Flüssigkeit drin, die die Tiere anlockt? Nein, es ist keine Flüssigkeit, die die Tiere anlockt. Es ist einfach nur, dass halt diese Glasscheibe, die oben drauf ist, die wirkt als Dach, aber zweitens auch als Prallfläche sozusagen. Das heißt, wenn ein Insekt auffliegt, fliegt es gegen diese Glasscheibe, ist irritiert und fällt erstmal wieder runter und wird dann durch diesen Sammelbehälter aufgefangen. Und diese Flüssigkeit, das ist eine Flüssigkeit, die halt das Tier konserviert, sodass es halt später im Labor bestimmt werden kann. Ah ja. Okay, hier sind jetzt so silberfarbene Flaschen im Boden mit einer Art Trichter drauf. Was ist das denn? Das sind sogenannte Regensammler, das sind sogenannte Weithalsflaschen, die mit Alufolie ausgekleidet wurden, damit die Verdunstung möglichst gering ist. Und die haben oben einen Trichter, einen bestimmten Durchmesser. Und sie stehen in einem Quadrat mehrere Flaschen in bestimmten Abständen, ca. 3 bis 4 Meter, wo der Niederschlag, der durch die Baumkrone runterfällt, gesammelt wird. Und dort werden dann die ganzen Nährstoffe, die wirklich durch die Baumschicht abgesammelt wird, durch den Niederschlag gemessen, also Phosphor, Stickstoff und andere Werte. Und das wird alle 2 Wochen gemacht. Auf bestimmten Plots, dass einfach geguckt wird, wie sind die Stoffkreisläufe zwischen Baumkrone und Boden. Das Gleiche haben wir dann, das sieht man jetzt leider nicht, das ist halt unterirdisch, haben wir sogenannte Saugkerzen, wo dann halt auch die Nährstoffe im Boden gesammelt werden an ähnlichen Stellen, wo dann geguckt wird, wie ist der Unterschied zwischen der Oberfläche und im Untergrund. Wie sind diese Wasserkreisläufe und wie werden die Nährstoffe transportiert zwischen Baumkrone, Boden und im Unterboden. Okay. Was wir vor uns sehen, ist eine sogenannte Kreuzfensterfalle. Das ist im Prinzip 2 Plastikscheiben, die senkrecht aufeinander stehen. Die dienen dazu, fliegende Insekten zu fangen. Und die Idee ist auch wieder, wie vorhin bei der anderen Falle, dass halt die Insekten diese Plastikscheibe nicht sehen, dort gegenfliegen. Und es gibt Insekten, die fallen runter. Die werden dann in diesem Trichter aufgefangen und in der Flüssigkeit auch wieder konserviert. Und es gibt andere Insekten, die sind zwar irritiert, aber die fliegen dann nach oben weg. Und dafür gibt es einen umgekehrten Trichter und eine spezielle Fangvorrichtung, dass die ja auch gefangen werden. Und das ist halt Monitoring von Insekten und das haben wir auf mehreren Plots, auf allen Waldplots in dem Fall. Und in einem Jahr haben wir in allen 3 Exploratorien auf allen 150 Waldplots 4,5 Millionen Insekten gefangen. Das ist natürlich ein enormer Aufwand, die zu bestimmen einfach. Und da sind das erste Jahr ist zum größten Teil jetzt zumindest schon mal bis Gattungsebene oder Familienebene ausgezählt worden. Aber es fehlt immer noch die Bestimmung von einigen Gruppen bis zur Art. Das Ziel ist dabei aber, dass halt nur bestimmte Zielgruppen wirklich bestimmt werden. Also zum Beispiel im Bodenfallen ist es, dass halt die Spinnen, die wurden schon alle bestimmt. Da wissen wir ganz genau, welche Spinnenart wir wo haben. Und andere stehen noch aus, aber das wird auch noch in hoffentlich absehbarer Zeit, also möglichst schnell nachgeholt. Das heißt, Sie haben in Ulm viele Hiwi-Stellen zu vergeben, oder? Ja, das ist ein anderes Teilprojekt. Das ist in dem Fall in Jena, beziehungsweise jetzt in Freising. Das ist halt eine andere Universität. Ich glaube, sie hatten zeitweise bis zu 25 Hiwis gleichzeitig, die einfach die Insekten erstmal sortiert haben. Also da sind sehr viele Leute mit beschäftigt. Und dann aber auch, was noch ein anderes Problem ist, die Bestimmungen können viele heute nicht mehr machen von den Insekten, weil es halt Expertenwissen voraussetzt. Und dann bestimmte Gruppen werden dann halt einfach in einem Topf an einen Museumskurator geschickt, der dann halt im Auftrag von uns diese Individuen hoffentlich alle sehr genau bestimmen kann. Und ist jetzt hier in der Falle irgendwas drin oder ist das nur Dreck, was man da sieht? Das ist nur Dreck. Die werden auch alle 2 Wochen gelernt und ich weiß, dass halt vor kurzem was gemacht wurde. Das heißt, man sieht jetzt nichts. Hier oben schwimmt auch nichts drin, ist zumindest nichts sichtbar. Aber es sind halt auch immer, je nach Plot kommt es drauf an, können das sehr viele Insekten sein. Manchmal sieht man, dass da halt wirklich relativ viele Insekten drin sind und manchmal ist es so, dass sie halt auch wochenlang leer erscheinen. Ja. Okay, jetzt sind wir hier vor diesem eingezäunten Gebiet und da ist die Klimastation drin. Genau, wir sind jetzt im Prinzip mehr oder weniger im Kernbereich des Plots. Es ist nicht unbedingt immer im Mittelpunkt, aber es ist ein sehr wichtiges Experiment, was sehr viele Experimente beinhaltet. Und zwar ist es immer so, dass der Vergleich innerhalb des Zauns und außerhalb des Zauns gemacht werden soll und der Zaun dient als Ausschluss für Wildtiere, also Wildschweine, Rehe und so weiter. Und man kann mit, jetzt nach 2 Jahren bald sehen, dass es einen leichten Unterschied zwischen innerhalb des Zaunes gibt und außerhalb des Zaunes, weil das Unterholz innerhalb des Zaunes halt ein bisschen größer ist als außerhalb. Und in ein paar Jahren wird man das sehr deutlich sehen. Dann eine andere Sache, das hatten wir gerade angesprochen, ist die Klimastation. Das ist im Prinzip eine 2 Meter hohe Stange, wo in 2 Meter Höhe direkt über dem Boden und bis zu minus 50 Zentimeter im Boden in dem Falle Luftfeuchtigkeit bzw. Bodenfeuchtigkeit und die Temperatur alle paar Minuten gemessen wird und dann ein Mittelwert ausgegeben wird pro Tag, pro Stunde, pro Monat, pro Jahr. die Klimamesswerte, werden die automatisch übertragen? Noch nicht. Derzeit ist es so, dass wir halt die speichern alle paar Minuten. Die werden dann halt alle 4, 5, 6 Wochen ausgelesen. Die Idee ist, dass früher oder später das einfach automatisch per SMS bzw. per Funk an einen zentralen Server gesendet wird, dass man halt immer gleich sehen kann, okay, eine Messstation ist kaputt oder nicht. Aber das ist natürlich auch wieder ein logistischer Aufwand, das bis jetzt noch nicht durchgeführt wurde, aber es gibt dafür Ideen bzw. auch relativ konkrete Umsetzungen in einigen Fällen, dass es gemacht wird. Mhm. Hier sieht es jetzt nicht mehr aus wie normaler Wald, sondern hier liegen jetzt, 13. weiß nicht, 13 Baumstämme parallel auf der Erde. Und es sind so schwarze, zylinderförmige Kisten darum geschnallt. Was ist das denn? Ja, diese Kisten, die sehen so ein bisschen aus wie eine Trommel. Das Experiment hier ist ein sogenanntes Totholzexperiment, wo wir 13 verschiedene Baumarten aus dem Hainich in die verschiedenen Exploratorien gebracht haben, um einfach zu gucken, wie die Zersetzung von genetisch identischen Bäumen in verschiedener Landnutzung oder Waldtypen in dem Fall und in den 3 verschiedenen Exploratorien vonstatten geht. Und dazu geht es natürlich erstens um die Pilzzersetzung und dann aber auch um die Arthropoden. Und diese trommelartigen Behälter, das sind Arthropodenfallen, wo die Arthropodenarten, die wahrscheinlich Totholz zersetzen sind, aus dem Baum gefangen werden und dann bestimmt werden. Und das kann man natürlich dann wieder in Verbindung mit der Landnutzung bringen. Das heißt, die Theorie dahinter ist, dass wenn man einen Buchenwald hat, man eine ganz andere Artenzusammensetzung an Arthropoden in dem Falle hat, als zum Beispiel in einem Fichtenwald. Was sind Arthropoden? Arthropoden sind Gliedertiere, also zum Beispiel Insekten gehören dazu, auch noch andere Tausendfüßler und so weiter, das sind alles Arthropoden. Und das hier ist ja jetzt eindeutig eine künstliche Anordnung, allein schon dadurch, dass die Bäume eben nicht von hier sind, sondern aus diesem anderen Exploratorium. Genau, das musste aber so sein. Und zwar wollten wir einen weiteren Faktor ausschließen. Wenn wir einen Baum genommen hätten, der aus der Region hier stammt, ist der wahrscheinlich genetisch anders als in den anderen Exploratorien, aber dann auch phänotypisch angepasst an diese Region, an die Schädlinge hier. Das heißt, damit wir die 3 Regionen vergleichen können, brauchten wir genetisch identische Bäume, dass die halt, wenn sie im Hainich zum Beispiel, sich direkt gegen irgendwelche Arthropoden wehren können, durch chemische Giftstoffe, die der Baum produziert, dass sie das dann hier unter Umständen nicht machen können, weil die Arthropoden, die hier sind, wahrscheinlich anders sind. Aber vielleicht haben diese Bäume ja auch ihre Arthropoden und Pilze auch mitgebracht, oder? Das kann man natürlich nie ganz ausschließen, wobei wir aber davon ausgehen, dass, weil das Holz halt frisch gefällt wurde, dass da halt noch keine totholzzersetzenden Arthropoden drin sind, sondern dass die dann wirklich aus der Region hier kommen. Okay. In diesem Behälter werden jetzt die Insekten gefangen, aber die Pilze, die den Baum zersetzen, kommen da ja nicht aus dem Baum raus und fallen in diesen Behälter. Wie bestimmt man die denn? Genau, da wird in regelmäßigen Abständen ein Bohrkern oder eine Scheibe rausgeschnitten, die dann im Labor analysiert wird, welche Pilzarten drin sind. Also wird morphologisch bzw. genetisch gemacht. Das heißt, es findet dann nicht hier statt, es wird nicht gesammelt, also es wird eine Holzscheibe gesammelt oder ein Holzstück gesammelt und das wird dann im Labor zusätzlich analysiert. Und da kann man dann halt feststellen, welche Pilze wirklich für welche Baumart in welcher Landnutzung oder in dem Fall Habitattyp verantwortlich sind für die Zersetzung. Und die Holzscheibe wird aber auch hier aus dem Baum entnommen, dass der vorher in diesem Wald gelegen hat? Genau, exakt. Das wird aus jedem dieser 13 Baumstämme hier in den 3 Exploratoren wird dann in regelmäßigen Abständen mindestens einmal pro Jahr ein Stück rausgenommen und das wird dann im Labor analysiert. Okay. Also hier sehen wir jetzt so einen Baum, der hat einen Ring, wo der Stamm ein bisschen anders aussieht als an den anderen Stellen. Genau, das ist im Prinzip ein sogenannter geringelter Baum, wo halt die Borkenschicht oder die Lebensschicht des Baumes entfernt wurde. Und da geht es darum, dass halt wir feststellen wollen, wie ändert sich in dem Fall auch wieder die Arthropoden- oder Gliedertierfauna im Laufe der Zeit, nachdem ein Baum abgestorben ist. Das heißt, wir haben hier künstlich einen Baum zum Sterben gebracht und da ändert sich natürlich dann irgendwann auch die Borken oder die Holzstruktur und es kommen sehr verschiedene Arthropoden im Laufe der Zeit rein, die dort den Baum zersetzen, auch Pilze wieder. Aber der Baum sieht doch eigentlich noch ganz gut aus. Ja, das dauert auch relativ lange. Wir waren auch erstaunt, wenn so ein Baum geringelt ist, kann das noch sein, dass er 1, 2, 3 Jahre teilweise die Blätter doch noch ausschlagen. Und es ist halt hier so, man sieht es hier oben, ist eine Kreuzfensterfalle im Baum drin gehängt, wo dann auch wieder die Arthropoden gefangen werden, die dort von dem Totholz in dem Falle angelockt werden über ja, Duftstoffe und andere Sachen. Das heißt, der Baum stirbt jetzt nur dadurch, dass man da auf, weiß ich nicht, einer Breite von 40 Zentimetern die Rinde entfernt hat? Genau. Man unterbricht das Kambrium und dort sind ja die ganzen Nährstoffe, die halt von den Wurzeln zum Beispiel hoch in den Baum getragen werden oder auch umgekehrt, je nachdem. Diese Schicht wird unterbrochen und dadurch kann halt kein Stofffluss mehr von unten nach oben stattfinden und dadurch stirbt der Baum langsam ab. Und da reicht es im Prinzip schon, wenn man eine ganz dünne Linie rund um den Baum machen würde, dass man ihn einmal ringelt. Und wir wollen es hier aber sicher sein, deswegen haben wir hier zweimal mit der Motorsäge einen Kreis reingesägt. Und das heißt, im Inneren von dem Stamm findet gar kein Nährstofftransport statt? Nein, da ist grundsätzlich einfach nur Holz und Holz ist einfach nur die Struktur, dass der Baum steht, aber da ist nicht unbedingt das Leben des Baumes. Das ist eigentlich eine Kambriumschicht nur. Ah ja. Was mir jetzt noch nicht klar ist bei all dem, was wir gesehen haben, ist, wie erfasst man denn jetzt hier die Säugetiere, die Mäuse, die im Boden sind und die Rehe, die hier durchlaufen und so weiter? Derzeit gar nicht. Das Wertebratenprojekt, das bezieht sich vor allen Dingen auf die Vögel und auf die Fledermäuse, also die fliegenden Säugetiere und alle anderen Säugetiere, das machen wir derzeit nicht. Wir hatten ein Projekt vor 2 Jahren, wo halt in den 3 Exploratorien Kleinsäuger gefangen wurden, markiert wurden oder freigelassen wurden, um zu gucken, welche Arten gibt es dort und wie viele in Abhängigkeit der Landnutzung. Das hat stattgefunden. Mit den größeren Säugetieren, also jetzt Wildschweine und Rehe, haben wir ein Fotofallenprojekt, wo halt auf bestimmten Plots geguckt wird, wie hoch ist die relative Abundanz zum Beispiel von den Wildschweinen, dass wir halt gucken, gibt es Wildschweine? Ja, nein erstmal und dann versuchen auch zu schätzen, wie viele es gibt. Das eine ist halt, dass es halt relativ schwierig ist, die Wildschweine festzustellen, weil die halt auch sehr scheu sind und hier auf der Alp vor allen Dingen auch eine relativ, im Vergleich zu den anderen Exploratoren, eine relativ geringe Dichte haben. Und dann gibt es aber auch, was wir vorhin an dem Zaun gesehen haben mit der Klimastation, gibt es die Ausschussexperimente, wo halt geguckt wird, wie ist der Einfluss der Rehe auf die Krautschicht, wie schnell wächst es zum Beispiel nach, wenn keine Rehe irgendwie die Krautschicht verdauen können. Okay, ja. Zusätzlich halt zu der Krautschicht ist es natürlich auch so, dass die jungen Bäume, die halt nachwachsen, die aus der Krautschicht dann rauskommen, irgendwann durch Rehe natürlich abgefressen werden, wenn die Dichte von Rehen zu hoch ist, sodass halt, wenn ein Ausschluss stattfindet, dass die jungen Bäume in wenigen Jahren dann halt in Ausschluss stark nachwachsen, werden sie halt außerhalb von den Rehen abgefressen werden. Wir sind jetzt noch mal ein Stückchen mit dem Auto gefahren und gehen jetzt gerade über eine Wiese. Das sieht eigentlich aus wie eine ganz normale Kuhweide und wir mussten gerade auch über einen Zaun klettern. Also ich nehme an, dass hier auch Nutzung durch Tiere stattfindet. Genau, das hier ist der sogenannte AEG 19. Das ist ein Wiesenplot, beziehungsweise eine Weide, wo halt regelmäßig auch Kühe, beziehungsweise teilweise auch Pferde oder Schafe draufstehen. Und die Nutzung geht ganz normal weiter und man sieht eigentlich auch den Plot gar nicht, außer dass halt wirklich die Klimastation wieder eingezäunt ist, mehr oder weniger in der Mitte. Und drumherum die 50 mal 50 Meter, die da Plot sind, sehen einfach ganz normal genutzt aus. Und im Extremfall ist es sogar so, wenn halt zum Beispiel gegüllt würde, dieser Plot, dass dann halt wie auch die Landwirte bitten oder die Nutzer bitten, dass sie ganz spezifisch auch unsere Klimastation oder unseren ganzen Plot mit ganz normal weiter düngen und nicht extra drumherum fahren, um unsere Station zu schonen, weil die Stationen halten es zum Glück aus. Und an der Klimastation werden jetzt die gleichen Werte gemessen wie vorhin im Wald oder sind die Parameter, die einen interessieren, auf einer Wiese andere als im Wald? Diese Klimadaten sind grundsätzlich exakt die gleichen, das heißt auch wieder in 2 Meter Höhe wird die Luftfeuchtigkeit bzw. die Temperatur gemessen und dann auch wieder direkt am Boden und im Boden in verschiedenen Tiefen. Was hier jetzt unterschiedlich ist, ist natürlich die allgemeine Vegetation, aber ansonsten finden grundsätzlich auch ähnliche Ausschlussexperimente statt in bestimmten Bereichen, dass halt zum Beispiel bestimmte Pflanzen eingenetzt werden, dass Insekten nicht reinkommen oder auch, dass durch den Zaun ein kleiner Ausschluss stattfindet, der hier aber eigentlich unerwünscht ist, der Ausschluss, weil wir halt hier schon wollen, dass die Fläche ganz gleich genutzt wird. Es wäre zum Beispiel so, wenn jetzt im Zaun sehr viel Gras wachsen würde, dass halt die Bodentemperatur sich auch ändern würde. Und deswegen simulieren wir halt auch im Zaun die Landnutzung, wie sie draußen ist. Im Extremfall heißt es, dass wir halt natürlich mähen, wenn der Landwirt mäht, aber dass wir dann aber auch zum Beispiel, wenn eine Schafherde drüber reißt, dass wir dann halt das Gras im Zaun rausrupfen, dass es halt möglichst ähnlich innen und außen ist. Okay. Also von so einer Wiese, die, wie Sie ja vorhin gesagt haben, gedüngt wird und eben auch bewirtschaftet wird, würde ich jetzt denken, dass die Biodiversität hier relativ gering ist. Es sieht auch alles sehr eintönig grün aus eigentlich. Ja, es ist auch oft so, also eine hochintensiv genutzte Wiese, die halt häufiger im Jahr gemäht wird, beziehungsweise dann auch beweidet wird, ist die Diversität an den Pflanzen grundsätzlich geringer. Aber auch zum Beispiel an Insekten oder an den besamenden Insekten, dass da einfach die Diversität allgemein geringer ist als zum Beispiel auf einem Kalkmagerrasen, wo ab und zu mal eine Schafherde drüber grast. Da ist die Diversität vor allen Dingen an den Pflanzen deutlich höher. Wenn man dann aber zum Beispiel die Vögel anguckt, dann ist es so, dass allgemein im Grünland die Diversität an Vögeln relativ ähnlich ist, deutlich geringer als im Wald und dann direkt mit der Landnutzung nicht unbedingt verbindbar ist, weil halt einfach so wenig Vögel vorkommen, dass man da auch statistisch relativ wenig sagen kann hier im Exploratorium. Okay. So, damit geht unsere Episode zum Thema Biodiversität zu Ende. Mir hat der Tag in Münsingen sehr viel Spaß gemacht und ich habe auch gemerkt, was für eine engagierte und kompetente Wissenschaftlerin Frau Kalko war. Ich denke, das kommt im Gespräch auch ganz gut raus. Frau Kalko hat relativ viel im Bereich der Tropen geforscht und war eine weltweit anerkannte Fledermaus-Expertin. Wenn ihr da mehr zu wissen wollt, guckt doch einfach mal in die Shownotes. Danke auch nochmal an Herrn Renner für das interessante Gespräch und die Unterstützung. Und dann sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.